Es wird in meinem Vortrag eher so um die, wie soll ich sagen, kenntnistheoretischen Probleme oder eine ideologiekritische Kritik oder ideologiekritische Beschäftigung mit dem Poststrukturalismus gehen, weniger sozusagen um so, wie soll ich sagen, unmittelbar politische Fragen, naja, stimmt auch nicht ganz, ich streif's schon, also wenn es da dann aber ein Interesse gibt, sozusagen an solchen Dingen noch mehr darüber zu reden, zu diskutieren, dann kann man das natürlich jederzeit gerne in der Diskussion danach dann machen. Ich werde sozusagen versuchen, so einen kurzen Aufriss zu geben, sozusagen über die, wie soll man sagen, philosophischen Grundannahmen, auch die philosophischen Traditionen, in der der Poststrukturalismus steht, und sozusagen auch eine kleine Kritik daran versuchen. Das ist so der Plan dessen, was ich heute versuchen werde. Ein Denker, der sehr verbreitet ist in poststrukturalistischen Theorien, also es hat viele, bei vielen der Theoretiker und Theoretikerinnen spielt er implizit eine Rolle, einige davon haben auch explizite Bücher zu ihm und über ihn verfasst, oder besser gesagt über seine politische Theorie oder politische Theologie, ist Carl Schmitt. In der politischen Theologie postuliert Carl Schmitt eine prinzipielle Krise des Rechtsbegriffs. Diese Krise, so führt Schmitt da aus, bestünde darin, dass das Recht ein, Zitat, konkretes Faktum konkret beurteilen muss. Diese konkrete Beurteilung kann das Recht aber nur mittels eines, Zitat, Maßstabs der Beurteilung tun, der in seiner generellen Allgemeinheit gegeben ist. Also sagen, es muss ein konkretes Faktum muss beurteilt werden, es gibt aber nur ein, mit der Rechtsnorm nur eine generelle Allgemeinheit, mit der das getan werden kann, und sozusagen deswegen bedarf es eines Moments, die diese Konkretheit und die diese Allgemeinheit zusammenbringt, und das ist bei Carl Schmitt die Entscheidung, die dieses Moment unhintergehbarer inhaltlicher Differenz, wie er das nennt, ausgleicht. Also sozusagen die inhaltliche Differenz, dass ein Allgemeines auf ein Konkretes angewendet werden muss. Er schreibt: Von dem Inhalt der zugrunde liegenden Norm aus betrachtet, ist jene konstitutive, spezifische Entscheidungsmoment etwas Neues und Fremdes. Also sozusagen etwas, was zu dieser Norm hinzutritt, ist die Entscheidung. Die Entscheidung ist, normativ betrachtet, aus einem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision, also der Entscheidung, ist etwas anderes als das Resultat der Begründung. Also diese Unterscheidung, Begründung, Dezision, Begründung, Entscheidung. In der Ausnahme der Entscheidung, meint er damit, durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik. Zitat Ende. Schmitt kritisiert also an dieser Stelle den liberalen Rechtsbegriff, der davon ausgeht, dass das Besondere, eben der einzelne Fall, der vor Gericht verhandelt wird, dem allgemeinen, dem kodifizierten Recht und seinen Normen restlos subsumierbar sei. Dass also eine gewaltlose Vermittlung dieser beiden Momente existiere. Das kritisiert Schmitt und sagt, das geht so nicht oder das stimmt so nicht. Das ist ein Fehler, den die liberale Rechtstheorie da begeht. Und damit hat er natürlich auf eine gewisse Art und Weise recht, er trifft damit etwas, den Punkt nämlich, dass es eine solche gewaltlose Beziehung von Allgemeinem und Besonderem in Bestehenden ja wirklich nicht gibt. Dass also die liberale Vorstellung von Recht als einer Verkehrsform, die Gewalt aufhebt, eine ideologische Vorstellung darstellt, insofern im Recht die Gewalt ja immer nur vermittelt ist, aber nicht verschwunden, was man ja unter anderem daran sieht, dass es ja sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft natürlich Gewalt gibt, nur eben das Gewaltmonopol. Das liegt beim Staat und unter anderem eben auch bei den Richtern, die sozusagen das Monopol darauf haben, Recht zu sprechen. Also sozusagen die Gewalt ist nicht verschwunden, sie ist vermittelt, sie ist delegiert, sie ist monopolisiert. So sehr also Schmitts Kritik am liberalen Rechtsstaat etwas trifft, also sozusagen ein wirkliches Problem trifft, so sehr zielt sie jedoch auf die Verewigung eben jener Gewalt, von der ich gesprochen habe, im Sinn der Intronisierung der Willkür der Entscheidung, die ja bei Schmitt sozusagen das Moment schlechthin sein soll. Oder bei Schmitt das ist und laut ihm das sein soll. Schmitt trägt also den Widerspruch zwischen Allgemeinen und Besonderen, von dem er etwas spürt, nicht aus, entfaltet ihn nicht, sondern er will ihm per Handstreich durch die Dezession, durch die Entscheidung entkommen. Und das ist diese Dezession, mit der er eben glaubt, das Besondere, das Konkrete, diesen Einzelfall eben dann doch direkt und unmittelbar an die Hand zu bekommen. Schmidt fasst also das liberale Recht als eine abstrakte Allgemeinheit, die der unmittelbaren Konkretheit des Lebens nicht gerecht werden könne, sondern eben eine Supplementsbedürfe, um dem gerecht werden zu können, um letzten Endes Recht sprechen zu können. Deswegen so die letzten Endes auch, wie soll man sagen, staatstheoretische Konsequenz sei die liberale Anwendung der Rechtsnormen durch die Entscheidung zu ersetzen und damit letzten Endes der Rechtsstaat durch die akklamatorische Dezision, durch den durch Willkür charakterisierten Unstaat, also durch den Führerstaat, der Führerschaft des Rechts, einer der sozusagen dann seiner während des Nationalsozialismus in Bezug auf Adolf Hitler getätigten Aussagen. Also sozusagen Karl Schmidt hat ja dann auch den Spitznamen bekommen, sozusagen der Kronjurist des Dritten Reichs zu sein. Und sozusagen das ist genau darin begründet. Die Konkretheit der Situation, so Schmidt, sei die zugrunde liegende, wenn man so möchte, die eigentliche Existenzweise, der ein abstrakter Allgemeinbegriff nicht angemessen sein könne oder zumindest nicht auf Dauer, der dadurch immer wieder in die Krise kommt und deswegen sozusagen immer wieder zum Ausnahmezustand, Richtung Ausnahmezustand treibt und dann braucht es eben jemand, der entscheidet und der sich genau in dieser Entscheidung als der Souverän erweist. Deswegen bedürfe es der konkreten Entscheidung, um diese Lücke, die da zwischen Allgemeinheit und Besonderem besteht, zu schließen und damit eben sozusagen diesem konkreten Leben, dem wirklichen Leben, wie er das nennt, quasi dahin vordringen zu können, beziehungsweise dem gerecht urteilen zu können. Es gäbe so etwas wie eine ontologische Ordnung, das ist das wirkliche Leben, wie ich gerade schon gesagt habe in den Worten Schmidts an der zitierten Stelle. Und in diese Ordnung, in dieses konkrete Leben, gelte es strategisch über die Entscheidung hineinzuspringen, weil eben Anwendung von Recht, Anwendung von Normen das eben nicht könne. Die Entscheidung, etwa im Richterspruch, wird also als jenes Moment gefasst, in dem die Konkretheit des Daseins mit der Allgemeinheit der Sprache dann doch verschweißt ist, sozusagen, weil darin eben dieser Sprung gelingen soll oder gelingen können soll. Und die so den Ausgang aus der modernen, mechanischen, abstrakt allgemeinen Ordnung ermögliche. Also sozusagen so der handstreichartige Lösungsversuch Schmidts dieses Problems der Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Besonders die auf unmittelbare politische Mobilisierung zielende Fassung des Poststrukturalismus schließt direkt an diesen Schmidtschen Gedanken an. Was sich nicht zuletzt in der verstärkten Revision des Begriffs des Politischen zeigt, die auch von Karl Schmidt letzten Endes herkommt. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl Chantal Mouffe, die sich ja nicht nur einer Revitalisierung eines politischen Mythos verschrieben hat, sondern auch, und das in explizitem Anschluss an Karl Schmidt bei ihr, sozusagen die verwendet für diesen Mythos, den sie da quasi wieder revitalisieren möchte, auch genau diese Unterscheidung bzw. Aufspaltung von Politischem auf der einen und Politik auf der anderen Seite. Das Politische wird als der, wenn man so möchte, zugrunde liegende oder unhintergehbare Grund gefasst. Es ist sozusagen das Feld, das jeder besonderen Politik zugrunde liegt und die je besondere Politik erhebt sich auf diesem Feld des Politischen. Und richtige Politik, so müsste man das Telos solcher Werke charakterisieren, richtige Politik sei schließlich die, welche es gelinge, diesem vorgeordneten Politischen gerecht zu werden, beziehungsweise seine spezifischen Dimensionen zur Geltung zu bringen. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik von Chantal Mouffe an quasi dem Liberalismus zum Beispiel, ist im Prinzip ganz genau dieselbe, die auch Carl Schmitt äußert, die ihm sagt, sozusagen der Liberalismus tut so, als ob er eine mechanische Ordnung wäre, der quasi allgemeine Regeln anwenden könne und sozusagen tut so, als gäbe es die Unterscheidung zwischen Freund und Feind nicht, die eben jeder Politik zugrunde liegt, die dieses Politische aufspannt. Er tut so, als ob das sozusagen, als ob er eigentlich keine Politik sei, als ob das sozusagen reine, wie soll man sagen, reine Tatsachenfeststellungen wären. Und sozusagen sie versucht eben dieses Politische zum Verschwinden zu bringen und ist damit auch eine falsche, eine zu kritisieren, durch eine zu überwinden, die eben diesem zugrunde liegenden Freund-Feind-Schema gerecht wird, die das aufnimmt, die das sozusagen zu seiner Triebkraft macht. Also das ist ihre Liberalismuskritik zum Beispiel. Dieser Gedanke stellt in seiner Konstruktion die haarkleine Reproduktion des Schmidtschen Gedankens dar, wie ich gerade schon kurz angedeutet habe. Auch wenn einige der postmodernen Adepten sich vorerst noch von Schmidt distanzieren, beziehungsweise immer sehr stark darauf beharren, kritisch an ihn anzuschließen, weil es ihnen dann doch allzu peinlich sein dürfte, sich offen auf den Grundjuristen des Dritten Reichs zu beziehen. Also ein Beispiel unter vielen, wie gesagt, dieser Begriff des Politischen hat eine ziemliche Karriere gemacht in den letzten Jahren, aber zum Beispiel Oliver Machert hat auch ein Buch dazu geschrieben, das ist das Buch Die politische Differenz, da bezieht er sich genau schon auf diese Differenz zwischen Politischem und Politik. Also es ist eine Anleihe natürlich an die ontologische Differenz bei Heidegger, aber sozusagen gleichzeitig der Verweis auf Carl Schmitt, also genau diese Unterscheidung zwischen Politischem und Politik. Und der versucht eben vor allem im ersten Teil die gefühlte Nähe zu Carl Schmitt auszutreiben. Er schreibt dort, er möchte, Zitat, die dissoziativen Operationen Schmitts in schmittianische Ansätze der Linken verwandeln. Also sozusagen das Dissoziative, das Trennende soll das quasi das Rechte bei Carl Schmitt sein und das soll man in schmittianische Ansätze der Linken verwandeln. Wo sich natürlich sofort die Frage stellt, naja, aber wenn das zugrunde liegende Moment die Unterscheidung zwischen Freund und Feind ist, ist dann die Dissoziation nicht so festgesetzt. Also sozusagen, wie soll man die wegkriegen? Und Machert bekommt sie auch nicht weg, sondern er möchte, dass eben dieses Freund-Feind-Schema, das laut Schmitt, wie gesagt, das Feld der Politik aufspannt und jeder Politik zugrunde liegt, das möchte er nicht, wie er sagt, wie Schmitt es tut, es gegen einen äußeren Feind wenden, also sozusagen, was bei Schmitt letzten Endes in seinem Antisemitismus endet, nämlich sozusagen der Feind des Politischen, der absolute Feind ist, bei Carl Schmitt sind das natürlich die Juden. Und dieses Freund-Feind-Schema möchte eben Machert nicht gegen einen äußeren Feind wenden, sondern als, Zitat, Antagonismus innerhalb einer politischen Einheit austragen. Da stellt sich dann allerdings sofort die Frage, was damit Carl Schmitts Bestimmung gegenüber gewonnen wäre. Ja, wenn das sozusagen ging, wenn ich, also jetzt mal vereinfacht gesagt, dann macht es wirklich den Unterschied ums Ganze zwischen einer linken und rechten Politik, ob man sich jetzt gegen einen äußeren oder gegen einen inneren Feind Politik betreibt. Dieselbe Frage stellt sich schon bei der schon genannten Chantal Mouffe, die ja auch einem auf links getrimmten Carl Schmitt den Mythos, also sozusagen mit einem links getrimmten Carl Schmitt den Mythos als mobilisierende Kraft für eine Massenpolitik retten möchte. Da haben aber zum Beispiel Karin Priester in dem Buch vor allem Politik des Mythos oder politischer Mythos, ich weiß nicht genau heißt, oder auch Ingo Elbe sehr schön im Detail nachgezeigt, dass sozusagen auch Chantal Mouffes Versuch, den Schmidtschen Antagonismus in einen, wie sie das nennt, Agonismus zu verwandeln, das Problem einfach nur reproduziert und auch sie diesen Feind natürlich braucht, den sie halt allerdings immer nur im Inneren statt im Äußeren verankern möchte und sagen, dass natürlich auch eine erschlichene Lösung ist, zu behaupten, damit hätte man das Problem gelöst und sozusagen wäre die gewalttätigen Momente von Schmidts Politikbegriff los. Einer, der solche Skrupel kaum kennt und der einige Zeit wohl neben Slavoj Žižek der wirkmächtigste Vertreter des Begriffs des Politischen war. In letzter Zeit ist es etwas ruhiger geworden. Ich habe jetzt schon länger nichts mehr gelesen, dass er was veröffentlicht hat oder so. Ist Alain Badiou, ein französischer Theoretiker. Der schreibt in seinem Manifest für Philosophie, ich zitiere, das ist ein bisschen ein längeres Zitat, aber an dem kann man ganz schön aufzeigen, sozusagen die ganze Problematik oder sozusagen genau auch wiederum, wie sich eben dieses Problem zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen Allgemeinem und Besonderem eben stellt und wie versucht wird, den zu lösen in einer dieser poststrukturalistischen Theorien. Er schreibt, die Wahrheitsverfahren unterscheiden sich von der Ansammlung von Wissen durch ihren ereignishaften Ursprung. Zu diesem Ereignisbegriff kommt von Heidegger her, zu dem werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Solange außerdem, was mit den Regeln der Verhältnisse der Dinge konform geht, nichts geschieht, kann es durchaus Wissen geben, also richtige Aussagen, angesammeltes Wissen, es kann aber keine Wahrheit geben. Also das ist im Prinzip die Wiederholung dieses Schmidtschen Moments, es gibt diese allgemeinen Normen, die kann man schon irgendwie mechanisch anwenden. Das wäre sozusagen die Parallele, wäre eben hier das Wissen. Aber sowas wie Wahrheit zur Wahrheit des Konkreten, kann man dadurch nicht vordringen, weil sozusagen das einfach nur eine mechanische Ansammlung von Wissen ist. Er schreibt dann weiter: Eine Wahrheit ist paradox, insofern sie zugleich eine Neuheit darstellt, also etwas Seltenes, Außergewöhnliches. Und indem sie an das Sein selbst dessen rührt, wovon sie Wahrheit ist und damit zum Unveränderlichsten gehört, zu dem, was ontologisch gesprochen den ursprünglichen Verhältnissen der Dinge am nächsten ist. Also das ist einerseits etwas Neues, es muss etwas Neues hinzutreten, weil sozusagen in der mechanischen Anwendung von Wissen kann es nicht sein, aber zugleich ist sie sozusagen dem ursprünglichsten der Dinge am nächsten. Also sozusagen dieses... auch wieder dieses ontologische Moment, von dem ich ja auch schon gesprochen habe. Die Behandlung dieses Paradoxes, schreibt er weiter, erfordert lange Ausführungen, deutlich wird aber schon, dass der Ursprung einer Wahrheit in den Bereich des Ereignisses fällt. Und wie stellt er sich dieses Ereignis vor? Wie kommt man eben von dem Wissen zur Wahrheit? Er schreibt weiter, damit sich ein die Situation betreffendes Wahrheitsverfahren entfaltet, muss ein reines Ereignis die Situation supplementieren. Dieser Zusatz, dieses Supplement, ist aus den Ressourcen der Situation, ihrer Struktur, der allgemeinen Sprache, die ihre Terme nennt und so weiter, weder benennbar noch vorstellbar. Also auch da wieder der Gedanke, es gibt diese Situation, die ist eben beschreibbar mit allgemeiner Sprache, mit einer Struktur. Aber sozusagen diese Beschreibung ist alles nur Wissen, und zur Wahrheitssituation, um zur Wahrheit zu kommen, reicht das nicht aus, sondern da braucht es etwas Neues, ein reines Ereignis, das eben diese Situation supplementiert, das etwas Neues da hineinbringt. Dieser Zusatz, der eben zur Wahrheit vordringen soll, oder zumindest ein Wahrheitsverfahren in Gang setzen soll, wird durch eine einzigartige Benennung in diese Situation eingeschrieben, indem ein zusätzlicher Signifikant ins Spiel gebracht wird. Die Wirkungen dieses ins Spiel gebrachten zusätzlichen Namens in der Situation stiften ein generisches Verfahren an und stellen die Spannung einer Situation der Wahrheit her. Zitat Ende. Das ist alles aus dem Manifest für die Philosophie. Es ist also hier der Schmidtsche Ausnahmezustand, der bemüht wird, indem durch die Entscheidung, die bei Badiou einzigartige Benennung heißt, einen zusätzlichen Signifikanten, ein neues, ein die Struktur sprengendes ins Spiel bringt. Und dieser zusätzliche Signifikant, der da ins Spiel gebracht werde, ermögliche es, aus der abstrakten Allgemeinheit des Wissens, die sozusagen der Wahrheit der konkreten Situation nicht gerecht wird oder ihr sogar feindlich gegenübersteht, aus dieser Allgemeinheit auszusteigen und in die Wahrheit des Daseins einzutreten, beziehungsweise ihr sich zumindest zu nähern. Also bei Badiou ist es teilweise wirklich sozusagen, dass das Allgemeine dem Einzelnen feindlich gegenübersteht. Also der sozusagen kommt ja irgendwie aus dem Maoismus, hat sehr kulturrevolutionäre Momente und zum Beispiel hat er während des arabischen Frühlings hat er einen Text geschrieben, wo er den... Ich glaube, es ging um Tunesien oder so, also aber halt zumindest den Revoltierenden im arabischen Frühling quasi ein Stammbuch geschrieben hat, sie sollen nicht den Fehler begehen, quasi das eine Gesetz durch ein anderes ersetzen, also sozusagen einen anderen, vielleicht demokratischer oder irgendwie gerechter organisierten Staat, sondern sie sollen quasi eine permanente Revolution gegen das Gesetz machen, nur so. Also sozusagen auch durchaus was Anarchisches. Also bei ihm ist das sozusagen wirklich, und auch in seinem Paulusbuch geht es ja auch sozusagen darum, weil er ja da auch diese Stellen aus den Paulusbriefen nimmt, wo sozusagen die Rebellion der Liebe, wie es bei Paulus heißt, gegen das Gesetz. Also sozusagen, was bei Paulus ja sozusagen in dieser historischen Tradition eben die christliche Liebe gegen das jüdische Gesetz ist, und sozusagen das greift er halt auch auf. Sowohl in der quasi in der antisemitischen Spezifikation, zu der ich dann ganz zum Schluss noch ein bisschen was sagen werde, als auch sozusagen in so einem anarchischen, permanenten Revolution gegen Gesetz, weil Gesetz eben so was Allgemeines ist, das eben dem konkreten Leben feindlich gegenübersteht. Und der andere große Streit, wenn man so möchte, zwischen den verschiedenen Richtungen, was ich zum Schluss gesagt habe, sozusagen kann man in die Wahrheit des Daseins eintreten oder kann man sie hier zumindest nähern, also sozusagen da gibt es ja auch immer die sozusagen die einen, die sagen, naja, man kann sozusagen schon irgendwie das alles überwinden und da eintreten, und die anderen, die sagen, nein, das geht nicht, weil wenn man irgendwie eine Wahrheit annimmt und die man irgendwie erreichen könnte, dann fällt man ja quasi wieder in so metaphysische Momente zurück. Man kann das sozusagen eigentlich nur zu seiner permanenten Sache machen, dass man also sozusagen etwas konstruiert, dekonstruiert, wieder konstruiert, wieder dekonstruiert, und sozusagen das wird dann so ein permanentes Fließen, man kann sozusagen nie an einen Endpunkt gelangen. Ja, das sind aber dann sozusagen die kleinen, feinen Unterschiede der verschiedenen Theoretiker, je nachdem, wie die das halt fassen, sozusagen, ob die quasi eher so quasi wirklich ja, eindeutig aus der kommunistischen Linken stammenden Revolutionsbegriff haben oder eher so sozusagen sagen, naja, wir müssen halt so eine permanente Demokratie, wie es ja bei der Chantal Mouffe ja auch ist, zum Beispiel, ja, sozusagen, die auch sagt, das kann nie irgendwie an ihr Ende kommen, sondern es ist halt so ein permanenter demokratischer Kampf, und sobald eine Gruppe die Hegemonie hat, muss die andere die wieder wegnehmen, damit die nicht versteinert, und sozusagen, das ist halt so ein ewiger Kampf eigentlich. Die subjektivistische Willkür, die in solch einer Setzung steckt, also dass man sozusagen mit einer Entscheidung, indem man einen zusätzlichen Signifikanten in eine Situation einschreibt, dass man damit irgendwie in die Objektive, sozusagen unmittelbar in die Objektivität oder in die Wahrheit springen könnte, die Willkür und die eben interessanterweise also sehr subjektivistische Willkür, weil ja gerade poststrukturalistische Theorien ja auch immer sich als Kritik der Subjektphilosophie verstehen, den Tod des Subjekts postulieren, sozusagen, und sich ja durchaus auch als eine Dekonstruktion oder Überwindung, je nachdem dann wieder, sozusagen auch der Subjektphilosophie darstellen, denen liegt eben selbst so ein subjektivistischer Entscheidungsbegriff zugrunde. Und die Willkür, die da drin steckt, hat schon Adorno kritisiert, als er angesichts der politischen bzw. positiven Theologie seinerzeit formuliert hat. Diese Bestrebungen, schreibt Adorno, ich zitiere, versuchen aus der fortdauernd nominalistischen Situation unvermittelt in den Realismus, in die an sich seiende Ideenwelt zu springen, die damit ihrerseits zum Produkt bloßer Subjektivität, sogenannter Entscheidung, nämlich Willkür gemacht wird. Zitat Ende. Also sozusagen genau diese gleiche Problematik. Also was er die nominalistische Situation nennt, ist sozusagen das Besondere Und sozusagen dann aber anzunehmen, es gäbe quasi sowas wie eine zugrunde liegende ontologische Ordnung, die irgendwie allgemeine Wahrheiten hätte, und man könnte quasi, indem man irgendwie per Entscheidung da irgendwie in diese Idee, sozusagen direkt und unmittelbar in diese an sich seiende Ideenwelt springen. Adorno spricht damit das an, was ich vorhin auch schon in Bezug auf Schmidt kurz angerissen habe. Der Widerspruch zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen, zwischen dem Subjekt und Objekt, zwischen Begriff und Sache, dieser Widerspruch wird nicht entfaltet und ausgetragen, sondern er soll, wie gesagt, handstreichartig gelöst werden. Einfach indem man glaubt, durch eine Tat bzw. Entscheidung aus dem Widerspruch herausspringen zu können. Dass das Problem damit aber nicht gelöst ist, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, die propagierte Lösung nur erschlichen ist, insofern sie den kritisierten Subjektivismus eben nicht überwindet, sondern im besten Fall versteckt, das zeigt sich paradigmatisch an Heidegger. Ein paar Worte zu sagen, ich ja auch schon angekündigt habe. Heidegger selbst hatte eine Art Unbehagen an der subjektivistischen Schlagseite seiner Frühschriften, etwa im Begriff des Entwurfs, der in Sein und Zeit ja noch eine große Rolle spielt. Also wo er sagt sozusagen, der Einzelne, das Subjekt, das Dasein, wie es bei ihm heißt, müsste sich auf das Sein hin entwerfen. Und sozusagen, das war, soweit war ihm klar, dass offensichtlich, dass da sozusagen, dass er damit das Problem des Subjekts natürlich nicht losgeworden ist. Und da, genau an der Stelle setzt er seine berühmt-berüchtigte Kehre in den 30er Jahren dann an. Auch nicht ganz zufällig, dass genau das auch die Phase ist, wo dann der Ereignisbegriff für ihn ganz wichtig wird. Was ja, wenn man so möchte, das ist dann zwar nie erschienen, aber eigentlich so, er hat ja immer geplant, einen zweiten Teil von Sein und Zeit zu schreiben, der ist aber nie zustande gekommen, unter anderem eben wegen der Kehre. Und dann gibt es eben diese Schrift aus den 30ern, ich glaube von 35, die eben heißt das Ereignis, aber die auch nie so weit ausgearbeitet wurde, dass sie publiziert wurde, glaube ich, erst posthum oder zumindest erst deutlich später. Genau, und sozusagen da versucht er eben, das zu korrigieren oder glaubt das zu korrigieren, was er als seine eigene subjektive Schlagseite, vor allem eben über diesen Entwurfbegriff, ansieht. In der Entwicklung, die durch diese Kehre bezeichnet wird, korrigiert er den Subjektivismus allerdings nicht, sondern brachte ihn nur in einem theoretisch herbeikonstruierten Objektivismus zum Verschwinden. Was will ich damit sagen? Der spätere Heidegger hat die Willkür der Entscheidung, die in seinem frühen Begriff des Entwurfs ja noch anklingt, im Gegensatz zu Carl Schmitt, der sich von diesem Dezisionismus ja nie verabschiedet hat, hat er eben sozusagen diese Willkür der Entscheidung versucht zu verstecken. Und zwar, wie hat er das getan? Indem er postuliert hat, dass es eben nicht der Mensch oder das Dasein sei, das sich im Entwurf entwerfe oder dass diese Entscheidung treffe, sondern dass es die ontologische Ordnung selbst sei, die dem Menschen diese Entscheidung auferlege. Deswegen, so sei ein weiterer Schluss, sei es eben keine subjektive Entscheidung, sondern eine von der objektiven Verfasstheit des Seins verlangte, eine dem Einzelnen vom Sein auferlegte. Und damit, so Heideggers Schluss, könne die Entscheidung auch keine willkürliche sein, sondern müsse eben eine seinsgemäße, eine objektive sein. Das kann man halt in seinen Spätschriften sehr gut sehen, vielleicht jetzt nur ein kurzer Satz oder ein kurzes Zitat, das das ganz gut zeigt. Das Werfende, schreibt er in seiner Schrift Platons Lehre von der Wahrheit, das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, sondern das Sein selbst, das den Menschen in die Existenz des Daseins als sein Wesen schickt. Also sozusagen, das Sein wirft dem Menschen etwas zu, ja, wirft dem Menschen den Entwurf zu. Und wenn der sich dann dafür entscheidet oder diesen Wurf oder ja, sozusagen annimmt, dann ist es nicht seine eigene Entscheidung, sondern das Sein hat für ihn entschieden und damit sozusagen, da versucht er dieses Problem des Übergangs vom Besonderen zum Allgemeinen oder erklärt er damit für gelöst. Das Eintreffen dieses vom Sein Geworfenen, das den Menschen in seine Wahrheit rufe, also das sind so diese späten Aussagen, der Mensch habe ein Hüter oder ein Hirte des Seins zu sein und ähnliches, das nennt Heidegger ebenfalls Ereignis. Also ich habe es ja schon gesagt, es ist kein Zufall, dass gerade da dieser Ereignisbegriff auftritt, beziehungsweise ist es kein Zufall, warum jemand wie Badiou, aber auch jemand wie Derrida und ähnliche, also denen es ja um genau die gleiche Problematik geht und die ja auf eine ganz, ganz homologe Art und Weise zu lösen versuchen, dass die eben genau diesen Ereignisbegriff von Heidegger dann da wieder aufgreifen. Es ist eben jenes Ereignis, von dem auch Badiou spricht, von dem er den Begriff dementsprechend ja auch von Heidegger übernommen hat. Mit diesem Ereignisbegriff versucht er seine subjektivistische Entscheidung gegen die abstrakte Allgemeinheit des Wissens oder des Gesetzes als eine von der objektiven Autorität verfügte Notwendigkeit der Wahrheit zu verkünden. Also bei Badiou macht das ihn, der ja Mathematiker ist, macht das sozusagen anhand der Mathematik. Er behauptet ja nicht, das Sein sei die Ontologie, sondern die Mathematik sei die Ontologie. Und das macht er dann irgendwie mit der Mengenlehre, wo er zeigt, dass man aus der leeren Menge alle anderen Mengen ableiten könne und sozusagen sagt, das ist der Beweis dafür, dass sozusagen die ganze Welt aus dem Nichts geschöpft sei. Und unabhängig davon, ob das jetzt mathematisch haltbar ist oder nicht, was ich mit meinen beschränkten Mathematikkenntnissen so nicht so ganz entscheiden kann, aber darauf kommt es gar nicht so an, weil selbst wenn es stimmen würde, ist das ja immer noch eine mathematische Theorie und er sozusagen erklärt es aber unmittelbar für eine Schöpfungsgeschichte, wenn man so möchte, ja? Weil das in der Mathematik so ist, deswegen muss die Welt so verfasst sein und deswegen ist die Welt auch quasi so entstanden wie aus der Mathematik. Auf der anderen Seite, sozusagen neben diesem sehr mathematischen Link, sozusagen gibt es aber auch noch eine sehr, ich habe sie ja auch schon angesprochen, wie soll ich sagen, ja, eine sehr zumindest an der Religion Anleihen nehmende, nämlich Badiou hat ein Buch über Paulus geschrieben, wie übrigens Agamben auch. Also, und das ist auch kein Zufall, sondern hat auch sozusagen mit dieser ganzen Idee des Ereignisses zu tun, das Damaskus-Erlebnis von Paulus, also sozusagen als der quasi Saulus, noch Saulus war und auf dem Weg nach Damaskus war und dort quasi vom Licht und Blitz gestriffen wurde und damit sozusagen ihm die Augen darüber aufgehen und er konvertiert ist. Dieses Damaskus-Erlebnis ist für Badiou das Paradebeispiel, wie man sich sozusagen durch ein kairotisches Erlebnis, also durch so einen Einbruch, durch so einen ereignishaften Einbruch, es vorstellen kann, dass eine Wahrheitsproduktion in Gang gesetzt wurde. Also sozusagen, es kommt eben wie ein göttlicher Blitz sozusagen, kommt es über den Einzelnen. Und dadurch wird eine Wahrheitsproduktion, in dem Fall eben die Wahrheitsproduktion des Christentums in Gang gesetzt. Und sozusagen, das nimmt er aber auch als sozusagen Vorbild für das, was er sich halt unter kommunistischer Revolution vorstellt. Ich habe ja schon gesagt, dass das vor allem oder sehr stark bei den aktivistischen Theoretikern eine Rolle spielt, also neben Badiou, einem Agamben, aber auch einem Žižek zum Beispiel, der sich ja auch so als kommunistischer Revolutionär immer wieder eigentlich inszeniert und von dieser Inszenierung lebt. Aber auch jemand wie Jacques Derrida, der sich eben nicht so eindeutig der politischen Praxis verschrieben hat, das ist sozusagen einer derjenigen, der quasi eher sozusagen diese theoretische Dekonstruktion, ja, sozusagen man kann Texte wenden und dann immer neue Sachen rauslesen und quasi muss dann die verschiedenen Schichten freilegen und dekonstruieren und so. Und die haben auch durchaus untereinander gestritten und Badiou hat ja Derrida quasi Talmudismus vorgeworfen, dass er quasi sozusagen bis in alle Ewigkeit irgendwo in der Schreibstube sitzt und vor sich hin dekonstruiert, aber damit kann man ja niemals Revolution machen. Also sozusagen, da wären schon auch so diese durchaus zwischen den politischen oder unmittelbar politischeren und weniger politischen oder weniger praktischen Denkern werden und wurden da irgendwie ausgetragen. Aber auch Derrida, der, wenn man so möchte, am anderen Pol angesetzt ist, kennt diese grundsätzliche Entscheidung, von der ich gesprochen habe. Und wie ich sagen würde, macht die nämlich geradezu den Kern der postmodernen Philosophie aus, weil sie eben von dem grundlegenden Widerspruch getragen oder gekennzeichnet ist, den sie eben damit zu lösen und auszutreiben betrachtet oder behauptet. Dieser Widerspruch zum Beispiel zeigt sich auf einer Ebene daran, dass die poststrukturalistische Philosophie auf der einen Seite ein Subjekt anspricht, dass sie aber, wenn man so möchte, davon zu überzeugen, trachtet, dass es eigentlich eine bloße Illusion, eine Fiktion, eine reine Materialisierung, eine Sedimentierung, ein Effekt, was es da an allen verschiedenen Begriffen gibt, sei, dies zu überwinden gelte, also der berühmt-berüchtigte Tod des Subjekts. Ja, und es wird sozusagen ein Subjekt angesprochen, zu sagen, es gibt dich eigentlich gar nicht, also streich dich durch, also es soll sich sozusagen selbst überwinden. Die Postmoderne will also mit dem Subjekt hinter das Subjekt zurück und stellt damit einen Versuch dar, die Freiheit aus Freiheit zu negieren, wie Adorno es schon für Heidegger konstatiert hat. Adorno schreibt weiter, es ist aus der Heidegger-Kritik in der negativen Dialektik, der allzu handgreifliche Widersinn, transsubjektive Verbindlichkeit, also Wahrheit, der allzu handgreifliche Widersinn, transsubjektive Verbindlichkeit, einem Akt setzender Subjektivität zu überantworten, dieser allzu handgreifliche Widersinn kann nur durch die dogmatische Gewalt einer tautologischen Setzung niedergeworfen werden. Also sozusagen damit spielt er an auf dieses beschwörende Moment von Heidegger. Sozusagen, da wird immer wieder das Gleiche gesagt und sozusagen es soll mehr die Art und Weise, wie das ausgeführt wird, also sozusagen, wie soll man sagen, sozusagen mehr die Sprache und die Gewalt der Sprache und die Macht der Sprache soll überzeugender sein als das Argument selber. Und Adorno sagt, das ist ja kein Zufall, weil das Argument selber gibt das nicht her. Also muss sozusagen die ganze Zeit von, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Heidegger gelesen hat, aber da muss man ja auch erstmal reinkommen, das erstmal verstehen sozusagen. Und es kommt erstmal mit einer wahnsinnigen Sprachgewalt daher. Sozusagen wie zum Beispiel etwa die Setzung, dass die Wahrheit eben wie so ein Paulus-Ereignis über einen komme, also quasi als Wahrheitsereignis, das Offenbarungs- bzw. Schicksalsgleiche über den Einzelnen komme. Was ja auch etwas sehr Gewaltsames hat. Also sozusagen der Einzelne kann eigentlich nichts machen, wenn er, ja, wie soll man sagen, ich meine, wenn man auch so die Bilder kennt von dem Damaskus-Erlebnis, da ist es ja meistens dann so, dass irgendwie Paulus vom Pferd fällt und das, sozusagen, das hat ja schon etwas sehr Überwältigendes. Und sozusagen so soll die Wahrheit kommen. Es soll jetzt nicht aus einer begrifflichen Arbeit oder aus einer sozusagen Anstrengung des Subjekts kommen, sondern von der wird man also ganz unmittelbar überwältigt. Also, und das macht zum Beispiel auch nochmal den Unterschied auch zum Erfahrungsbegriff der kritischen Theorie aus, wo es natürlich auch so einen Erfahrungsmoment gibt, das einen überwältigt. Sozusagen, da ist ja auch nicht alles sozusagen nur aus dem Subjekt heraus, aber da ist es eben nicht das Ereignis selbst, das die Wahrheit ist, sondern sozusagen, das muss dann irgendwie reflektiert werden und ähnliches. Also sozusagen, das kann bestenfalls sowas wie ein Anfang oder sowas sein. Aber das könnte man zum Beispiel auch, wenn es jemanden interessiert, gerne nochmal irgendwie in der Diskussion dann auch zurückkommen auf diese Unterscheidung zwischen Fragen des Subjekts und dieser absoluten Vorgängigkeit, die in den poststrukturalistischen Theorien formuliert wird. Also das, was im Gang der theoretischen Darstellung erwiesen werden sollte, nämlich sozusagen diese Vorgängigkeit dieses kontingenten, offenen, nicht feststellbaren, differenten, diese Vorgängigkeit stellt sich stets schon als ein Gesetztes dar. Also es ist immer schon so. Also das wirkliche Leben, also es ist sozusagen erstmal es ist Gesetz, dass man mit der abstrakten Begrifflichkeit an die konkrete Realität nicht herankommt. Und sozusagen das ist gesetzt und wird nicht irgendwie ausgeführt oder sozusagen durch die Probleme, die sich da auftun, wird dann was entwickelt oder so, wie zum Beispiel die kritische Theorie vorgehen würde. Die Vorgängigkeit dieser Differenz, des Nicht-Feststellbaren, des Exzentrischen, des Aufschubs und wie auch immer es dann heißen mag, die so absolut sein soll, dass Derrida dafür ja sogar ein eigenes Wort erfunden hat, die Differenz, die erweist sich als eine Veranstaltung des setzenden Subjekts selbst. Vielleicht ganz kurz nur, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, diese wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Begriffe ist ja eben genau diese Differenz. Und Derrida schreibt die ja mit A, was sich unterscheidet von den Differenz, die man mit E schreibt, die eben also ein Wort, das es im Französischen halt sozusagen vor Derrida auch schon gab, also wirklich, die eben die empirischen Unterschiede, die empirischen Unterscheidungen sein sollen und die Differenz, um die es bei Derrida geht, die schreibt er mit A, sodass man es eigentlich nicht hört, aber wenn man es liest, sieht man, es ist doch was anderes, das soll sozusagen diese absolute Differenz, die Differenz an sich selbst sein, die sozusagen dieses ganze Geschehen in Gang bringt, also die sozusagen ein eigenes sein soll und nochmal etwas ganz was anderes als die empirischen Unterschiede, die man an einem Gegenstand zum Beispiel treffen kann. Und darin eben, dass es sozusagen, dass sich diese ganze Veranstaltung als eine Setzung, ja, als eine subjektive Setzung erweist, darin erweist sich die behauptete Überwindung der, wie es vor allem bei Derrida immer wieder heißt, der Metaphysik der Präsenz, also das ist sozusagen die moderne Metaphysik, die da kritisiert und dekonstruiert wird, oder wie Judith Butler es nennt, der moderne Begründungswahn, also gegen den sie angehen möchte, weil sie sagt, die Moderne, die muss für alles immer Gründe finden, die will sich auf einen sicheren Boden stellen, die kann mit dieser vorgängigen Differenz, mit diesem, ja, wo sie quasi nur wie so ein Korken auf dem Differenzgeschehen schwimmt, das bestenfalls kurzzeitig Identität gewinnt, sozusagen, weil sie damit nicht umgehen kann, deswegen muss sie alles irgendwie für alles Gründe finden. Und sozusagen ist es auch immer dieses Wortspiel, ne? Sozusagen, da steckt natürlich die Begründung drin im Sinne von, es wird etwas erklärt, aber sozusagen auch mit dem Grundlegen, also sozusagen, es wird ein fester Grund eingezogen, ein Fundament. Deswegen auch Postfundamentalismus, was ja sozusagen auch eine der Selbstbezeichnungen ist, eben sozusagen, weil sie ein Denken ist, das quasi dieses moderne Fundament unterminiert hat und quasi freischwebend funktionieren könne und so. Genau, und darin sozusagen, dass eben diese absolute Vorgängigkeit da behauptet wird, erweist sich dieses Denken also ihrerseits als so etwas wie eine Ursprungsphilosophie. Wobei ja gerade Ursprungsphilosophien ja eben angegriffen und kritisiert werden soll. Weil sie eben sagen, ist man, ja, gut, da komme ich gleich dazu, deswegen. erst vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück auf die allgemeinere Ebene. Also es ist eine Ursprungsphilosophie und das wird bei Zeiten sogar auch offen ausgesprochen. Wolfgang Welsch etwa schreibt in seinem Buch Unsere postmoderne Moderne, ich zitiere: Folgt man dieser Bewegung der Dissemination und Differenz, also Dissemination ist Auflösung, also der Auflösung und der Differenz an sich selbst, dann erkennt man, dass sie gerade nicht eine Bewegung des Entzugs von Sinn ist, sondern die Art und Weise der Konstitution von Sinn. Sinn gibt es nur durch diese Bewegung der Differenz. Die Differenz ist ursprünglich und unhintergehbar. Bei Derrida sind die postmodernen Grundphänomene Pluralität und Differenz wirklich als Grundphänomene gefasst. Zitat Ende. Also sozusagen die Grundphänomene, aus denen alles andere resultiert. Also es ist einerseits, und jetzt komme ich sozusagen zur näheren Bestimmung dessen, was ich gerade nur so angedeutet habe, so etwas wie eine Umdrehung. Das an der Moderne kritisierte Prinzip der Einheit, der Anwesenheit, der Präsenz wird durch das postmoderne Prinzip der Differenz, des Entzugs, des Mangels, des Aufschubs ersetzt. Einschöpfungsprinzip, könnte man sagen, wird also durch ein anderes ersetzt. Dass ein bloßer Austausch von der Einheit durch die Differenz nicht die Lösung des Problems sein kann und auch keine Kritik und schon gar keine Überwindung der Ursprungsphilosophie ist, das liegt, denke ich, auf der Hand. Jetzt kommt aber sozusagen ein zweites dazu, es ist nicht einfach nur eine Umdrehung, sondern sozusagen in der Umdrehung steckt auch noch mal ein, wie soll man sagen, ein irrationaler Werden und ein autoritärer Werden. Ja, sozusagen erste Prinzipien sollen kritisiert werden, es soll Ursprungsphilosophie kritisiert werden, weil das eben moderner Logozentrismus sei, wie ja halt auch der Vorwurf immer wieder lautet. Jetzt wird zwar auf der einen Seite sozusagen, ja, also eins dieser ersten Prinzipien durch ein anderes ersetzt, nur wie ich sagen würde, sozusagen wird es damit noch autoritärer. Das vorgängige Prinzip Differenz, nämlich sozusagen die Differenz, die so so vorgängig und unsagbar ist, dass man sozusagen, gut, ich meine, ist der nächste Widerspruch, darauf hat Christoph Türke auch so schön hingewiesen, wenn Derrida immer sagt, diese ursprüngliche Differenz sei nicht sagbar und dann erfindet er ein eigenes Wort dafür, mit dem sie dann irgendwie doch ausdrückbar und sagbar ist, dann sozusagen hat man natürlich da auch wiederum genau diesen Widerspruch auf einer neuen Ebene, weil entweder sie ist nicht sagbar, dann löst man das Problem aber auch nicht, indem man einfach ein Wort erfindet oder ein E durch ein A ersetzt, aber ist natürlich sozusagen, trifft natürlich einen Punkt, also wo sagt, okay, auch da taucht wieder eine Unmöglichkeit auf, also entweder etwas ist unsagbar oder es ist nicht unsagbar und wenn es unsagbar ist, dann sozusagen hilft halt auch so ein grammatischer Trick mit der Auswechslung eines Buchstaben nichts. Aber auf der anderen Seite soll aufgrund dieser absoluten Differenz, die damit zum Ausdruck gebracht sein, soll sie ja jeder rationalen und jeder diskursiven Bestimmung absolut entzogen sein. Und damit, und das ist sozusagen die andere Seite, also sozusagen wenn das stimmen würde, wird sie damit ja zu einem völlig verrätselten und völlig veräußerlichten ersten Prinzip, das jeder sprachlichen Befassung per Definition entzogen sein soll. Damit wird es aber nochmals autoritärer als die bekämpften logozentrischen Prinzipien. Diese bleiben nämlich genau in ihrem Logozentrismus, also in ihrem Anspruch auf ihre logische Konstruktion, ja, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie beweisbar sind, dass sie belegbar sind, bleiben sie sozusagen in diesem Anspruch auf logische Konstruktion, bleiben sie auf eine Art der Kritik immer noch zugänglich, weil sie nämlich an ihren eigenen logischen Ansprüchen gemessen und kritisiert werden können. Weil Kritik aufzeigen kann, dass sie zwar postulieren etwas, aber nicht leisten, was sie beanspruchen, dass sie sozusagen also ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Wenn allerdings der oberste Anspruch die Unverständlichkeit sein soll, wenn also das absolut andere der Rationalität zum Grundprinzip par excellence erklärt wird, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dies hinzunehmen, weil sozusagen jeder Versuch zu sagen, das hätte ich jetzt aber gern begründet, ja nur ein Zeichen ist, dass du sozusagen dem nicht gewachsen bist. Wenn eben die Unausdrückbarkeit und also das nicht diskursiv machbar, ja, dass man sozusagen im Prinzip nicht diskursiv machen kann, sein innerstes Grundprinzip sein soll, dann sozusagen ist eigentlich sozusagen die logozentrische Verirrung schon, wenn man sagt, naja, dann beleg das mal, dass das stimmt, was du da behauptest. Also jeder, der das nicht anerkennen möchte, sondern eine begriffliche Fassung all dessen verlangt, was da behauptet wird, der gilt für dieses Denken als ein der Differenz noch nicht gewachsener Logozentrist. Als jemand, der sich der Zumutung der Differenz nicht stellen will, sondern eben doch wiederum einen sicheren Boden der Begriffe errichten möchte, in dem die Differenz dann wiederum eingesperrt ist. Der Versuch, in kritischer Absicht logische Widersprüche in einem Prinzip aufzuzeigen, dessen innerster Bewegungsgesetz der Widerspruch sein soll, dessen Substanz geradezu der Widerspruch sein soll, dieser Versuch kann immanent nicht verfangen. Also sozusagen, wenn ich jemanden kritisiere, das ist aber widersprüchlich, was du sagst, sozusagen, ja, dann wird der darauf sagen, ja, das hat aber damit zu tun, weil das sozusagen die Aporität, die Aporie als solche ist, die da prozessiert, weil es der Widerspruch als solcher ist. Ja. Und sozusagen, dass du von mir verlangst, dass ich das auf logische Begriffe bringe, zeigt ja eigentlich nur, dass du sozusagen diesem Gedanken noch nicht gewachsen bist, dass du dich dieser Differenz nicht aussetzen willst. Damit ist nun nicht gemeint, dass man Widersprüche, wie sie etwa aus der Sache erwachsen, glätten und aus dem Denken vertreiben sollte. Also sozusagen, es ist jetzt kein Plädoyer dafür zu sagen, dass die Formulierung des Widerspruchs oder die Entfaltung eines Widerspruchs jetzt sozusagen an und für sich schon das Problem wäre, sondern es geht genau um diese Hypostasierung. Irgendwo sagt Adorno, auch der Widerspruch ist kein erstes. Also es ist vor allem seine Kritik an Hegel, der sozusagen aus dem Widerspruch selbst so ein Prinzip macht. Also auch der ist kein erstes, ja, sozusagen es geht auch nicht darum, irgendwie Aporien zu hypostasieren, sondern es geht sozusagen immer um das Verhältnis von Einheit und Widerspruch, von Differenz und Identität oder ähnliches. Also es gelte allererst, genau diese Widersprüche zu entfalten, zu reflektieren und nicht sie zu hypostasieren und ihrerseits zu Grundprinzipien zu machen. Letzteres dient vielmehr dazu, das Denken gegen Kritik abzudichten. Wie soll man auch etwas kritisieren, das schicksalsgleich über den Einzelnen kommen soll und über das dieser Einzelne nichts vermag, außer es ebenso Schicksal ergeben wie wagemutig und verantwortungsbewusst annehmen? Also sozusagen, wie soll man den göttlichen Blitz, der Paulus am Weg nach Damaskus getroffen haben soll, sozusagen, wie soll man den irgendwie kritisieren können? Der war nun mal da, ja, sozusagen, das gilt es nur, das anzunehmen oder halt davonzulaufen. Sich der Verantwortung, die sich dadurch für Paulus ergeben hat oder ergeben haben soll, dass er sich der nicht gestellt hätte. Aber sozusagen kritisieren und sagen, Gott, erklär mir mal, was du da gemacht hast und warum sozusagen. Also das ist ja sozusagen in dieser ganzen Vorstellung so nicht angelegt, weil eben unter anderem durch diesen Offenbarungscharakter. Was bei Badiou dieses Paulus-Erlebnis ist, ist bei Derrida der absolute Exzess der Differenz, der den Einzelnen in die Krise zu stürzen droht. Dieser Einzelne ist als eine Art bloßer Effekt, als ein Anhängsel, als ein Resultat dieser Differenz gedacht. Und jede Vorstellung eines subjektiven Vermögens über diese Differenz, über dieses vorgeordnete Differenzgeschehen, wird eben als logozentrische Illusion charakterisiert. Derrida schreibt: Wir übernehmen Verantwortung in einer Situation der Heteronomie, im aktiv-passiven Gehorsam gegenüber dem Gesetz des anderen. Dies bedeutet, dass die Entscheidung, da haben wir wieder die Entscheidung, dass die Entscheidung, und wir können Verantwortung nicht ohne Entscheidung denken, nichts Aktives ist. Zitat Ende. Also auch da wieder sozusagen nicht der Entscheidende entscheidet, sondern dasjenige, das ihn zu dieser Entscheidung zwingt. Auch dies wiederum ist eine haarkleine Wiederholung des heideggerschen Gedankens, dass nicht der Mensch das Werfende in seinen Entwürfen ist, sondern das Sein, das den Menschen in seine Verantwortung rufe. Die von der Differenz herbeigeführte Krise des Subjekts, der Tod des Subjekts, sei also einerseits ein geschicktes, ein sozusagen von der Differenz herrührendes. Gleichzeitig aber sei sie auch, wie Derrida schreibt, die Entscheidung, der Einschnitt. Die Wahl, so führt er dann weiter aus, ob man die illusorische Sicherheit der Moderne und ihrer Metaphysik oder das Risiko der Dekonstruktion wähle. Der Einzelne habe also zu entscheiden zwischen, Zitat, dem Weg des Logos oder, Zitat, dem Labyrinth, in dem der Logos sich verliert. Die Souveränität, die man erlange, wenn man die Entscheidung für das Labyrinth und gegen den Logos trifft, diese Souveränität, also so formuliert Derrida, sei jene Souveränität, die man erlangt, wenn man, Zitat, im Opfer des Sinns das absolute Wagnis des Todes auf sich nimmt. Die Souveränität, die man gewinnt, wenn man sich selbst im, auch wiederum Derrida, Dransetzen des Lebens, also sozusagen es geht da wirklich um den Tod des Subjekts, sozusagen man setzt sich als Subjekt aufs Leben, wenn man, oder sein Leben aufs Spiel, wenn man sich dieser Differenz überantwortet, weil man eben dann nicht mehr so bestehen kann, wie man vorher bestanden hat. Also das sei sozusagen diese Differenz, diese Souveränität, die man dann gewinnt. Weil das eben sozusagen halt ja, die der Differenz entsprechende ist und nicht eine, die auf irgendwelchen sicheren metaphysischen Illusionen beruht. Diese Ausführungen sind aus Derridas Marx und Hegel gewidmeten Aufsatz von der beschränkten zur allgemeinen Ökonomie. Und dort schreibt er dann weiter, ich zitiere, die Destruktion nennt das dort noch, also da ist er noch näher bei Heidegger, bei dem ja auch diese Destruktion vorkommt. Also da wird dann später bei ihm die Dekonstruktion draus, weil er eben zeigen will, dass aus der Destruktion, also aus der Zerstörung des Bestehenden halt unmittelbar ein Neues hervorgeht. Deswegen sozusagen auch wieder so ein geschaffenes Kunstwort, dass eben die Destruktion gleichzeitig die Konstruktion eines Neuen sei und damit eine Dekonstruktion. Die Destruktion des Diskurses, schreibt er in diesem Hegel-Aufsatz, ist überdies keine einfache Neutralisierung in der Art der Ausstreichung. Sie vermehrt die Wörter und reißt sie in den Abgrund einer endlosen und grundlosen Substitution. Also da haben wir wieder den Abgrund, das Grundlose. Die einzige Regel ist die souveräne Behauptung des dem Sinn enthobenen Spiels. Sie, also diese Destruktion des Diskurses, ist kein Rückhalt und keine Zurücknahme, nicht das unendliche Raunen einer blanken Rede, die die Spuren des klassischen Diskurses auslöschte, sondern eine Art von Zeichenpotlatsch, der die Wörter in der fröhlichen Affirmation des Todes verbrennt, aufzehrt und verschwindet, ein Opfer und eine Herausforderung. Zitat Ende. Also ich denke, man sieht es auch da, und gerade bei Derrida ist das schon sehr schlagend, sozusagen auch hier diese ja, sehr mythische Sprache eigentlich. Ja, da ist von Zeichenpotlatsch, Affirmation des Todes, in dem der Sinn verbrannt werden soll und dann irgendwie wieder ein Opfer die Rede. In seinem Heidegger-Buch ist ständig von Feuer und Asche die Rede und solche Sachen. Also sozusagen auch hier sozusagen so eine Sprachgewalt, die eigentlich das Argument ersetzen soll. Sagen, die eben überwältigen soll und leisten soll, was das Argument nicht leisten kann. Also es hat was sehr, ja, sozusagen, es hat nicht ganz umsonst diesen pejorativen Begriff, da sozusagen, dass man so als eine Art Raunen, aber es hat so was sehr, schon was Priesterhaftes teilweise und was sehr, ja, sozusagen, das Lesen dann schon fast so was wie eine Art Gottesdienst auf eine Art und Weise sich inszeniert. Also auch mit diesen ganzen Begriffen, die da verwendet werden und so und die Art, wie geschrieben wird und sehr lange Sätze und das ist auch so ein ganzer Jargon, in dem man erstmal, also wo ich zumindest einmal eine ganze Zeit gebraucht habe, also wo man wirklich den man sozusagen fast lernen muss, um quasi hinter diese Begrifflichkeiten auch zu sehen und dahinter auch irgendwie das Argument zu erkennen, was damit dann gemeint ist und so. Das klingt, also wirkt erstmal alles sehr, sehr überwältigend und von, ja. Also es sei die Kraft, so müsste man dieses Argument zusammenfassen, die Kraft, sich der Gefahr des Abgrunds, des Nichts und des Todes auszusetzen, die es ermögliche, dem absoluten Überstieg, wie er das auch nennt, standzuhalten, den eben die Differenz darstellt. Gegen die Moderne und ihren Logozentrismus soll die Entscheidung zum Exzess getroffen werden, zum Exzess, den die Differenz darstellt. Sozusagen auch hier, das ist jetzt nicht quasi jemand, nicht sozusagen vorgestellt, ein Subjekt entscheidet sich zum Exzess, sondern das Subjekt wird durch die Differenz exzentriert, aus dem Zentrum getrieben und dann ist sozusagen die Frage stellt, sozusagen wehrt es sich dagegen und versucht sich wieder ins Zentrum zu stellen oder lässt es sich quasi von diesem Strom oder von dieser Dezentrierung, Exzentrierung mitreißen. Es soll die Entscheidung zum Exzess der Differenz getroffen werden, eine Entscheidung, die auf dem Boden des Unentscheidbaren getroffen werden müsse, wie Derrida in seiner Karl-Schmidt-Schrift schreibt. Also er hat auch so ein sehr, sehr dickes Buch, das Politik der Freundschaft heißt. Also sozusagen auch da, das sozusagen auch er bemüht sich irgendwie, Karl Schmidts Feindschaft irgendwie in eine Freundschaft um zu modeln. Aber sozusagen kommt natürlich wieder genau das gleiche Problem. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieses Argument geht, sozusagen um jemanden zum Feind zu erklären, muss man ja doch irgendwie mit ihm verbunden sein und deswegen ist dann doch irgendwie die Freundschaft das Vorgeordnete oder so. Also auch jetzt wieder unabhängig davon, wie treffsicher das Argument ist, das ich jetzt auch gar nicht so parat habe, aber doch der Versuch doch zumindest sozusagen, dass er da irgendwie merkt und sozusagen den Karl Schmidt dann doch irgendwie in so ein Affirmatives und quasi diesen den nationalsozialistischen Karl Schmidt da irgendwie mit rausbringen möchte, ohne dass ihm das je gelingen kann. Die diesem Gedanken folgende Philosophie ist notwendig eine Theorie der reinen Immanenz, eine Theorie, in der nichts prinzipiell Neues hinzutreten kann. Die Differenz ist gefasst als eine selbstbezügliche Bewegung, eine Ursynthese nennt Derrida sie auch, wo man auch wieder fragen soll, okay, ja, sozusagen ein Denken, das Ursynthesen kennt, wie soll das eine Kritik des Ursprungsdenkens sein? Also eine Ursynthese, die alles aus sich hervorbringe, indem sie, Zitat, von sich wegstrebt, um zu sich selbst zurückkehren zu können, die sich selbst zustrebt, um von sich wegstreben zu können. Also sozusagen, sie ist in permanentem Fluss, sie ist in permanenter Metamorphose, aber sozusagen, wenn sie von sich wegstrebt, kommt sie doch nur immer zu sich zurück. Wenn sie zu sich zurückkommt, strebt sie von sich weg, um wieder zu sich zurückzukommen. Also sozusagen, sie ist, in dem Fluss ist sie dann doch sowas wie reine Identität. Sie ist also ein Prinzip, und mit diesem Prinzip oder von diesem Prinzip her ist eigentlich alles immer schon gesetzt und somit Entwicklung grundlegend negiert. Und manchmal, wenn man so die verschiedenen Aufsätze oder halt Aufsätze zu verschiedenen Theoretikern liest, also Derrida hat ja wahnsinnig viel geschrieben, also zu Schmidt, zu Heidegger, zu Hegel, zu Descartes und so weiter. Und sozusagen egal, wen er sich vornimmt und wie er anfängt, zum Schluss kommt raus, es war die Differenz. Es kann sich, ja, und das ist sozusagen ist auch kein Zufall, sondern es hat schon was mit der Art und Weise, wie diese Philosophie aufgebaut ist und argumentiert zu tun. Es kann sich sozusagen die Frage, sozusagen es wird in allem immer die Differenz entdeckt, weil sie eben die Ursynthese von allem sein soll. Ja, also sozusagen sie wird als Ursynthese hineingelegt und dann wird sie als Ursynthese wieder herausgelesen. Und die Fragestellung dreht sich eigentlich immer nur noch um die von Opposition, also um die Opposition, also um die Ding von Eigentlichkeit und Seinsvergessenheit oder postmodern gewendet von Dekonstruktion und Logozentrismus. Soll heißen, sozusagen, es passiert dieses Differenzgeschehen immer schon. Die Frage ist, ob die einzelnen Theoretiker sich auf dieses einlassen und sozusagen den Weg der Dekonstruktion gehen oder ob sie sich dagegen wehren und doch wieder versuchen, ein Zentrum, eine Mitte, einen festen Grund hinzustellen. Und dann sind sie sozusagen Logozentriker. Und andere Entscheidungen gibt es eigentlich nicht. Wird man sozusagen diesem vorgeordneten Geschehen gerecht oder versucht man ihm auszuweichen, indem man sich eben in die illusorische Sicherheit einer begründenden Philosophie begibt. Über die Differenz, also über das vorgeordnete Geschehen, selbst vermag der Einzelne nichts. Sie ist immer schon am Werk, er könne sich also nur entscheiden, ob er sie verleugnet oder ob er sich ihr aussetzt und ihr gemäß agiert. Also sozusagen die Verantwortung übernimmt. Wir hatten ja auch, also er sagte ja auch sozusagen dieses, dass daraus auch eine Verantwortung resultiert. In dem maßgeblichen Aufsatz Die Differenz von Derrida, wahrscheinlich auch einer seiner berühmtesten, wo er sozusagen das erste Mal ich weiß nicht, ob er ihn darin einführt, aber doch das erste Mal versucht, sozusagen ihn in seiner Breite auszulegen, schreibt er, nach den Forderungen der klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, dass die Differenz die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet. Den Prozess von Spaltung und Teilung, dessen konstituierte Produkte oder Wirkungen die Differenzen wären, also die empirischen Differenzen. Also in dieser kurzen Stelle, und davon ist dieser Aufsatz voll, kommen Begriffe vor wie originäre Kausalität und Wirkung, Constituents und Constitutum, Produzierendes und Produkt. Sozusagen auch hier ist es sozusagen nicht anders als in den Metaphysiken, die er kritisiert. Auch hier ist alles in einer Konstellation versammelt, wie sie eine prima Philosophia, eine Ursprungsphilosophie ausmacht. Derrida mag sich noch so anstrengen und aus dem Ursprung einen, Zitat, Ursprung des Ursprungs zu machen, der ursprünglicher als der Ursprung sei. Er mag daraus sogar, wie er es in seiner Heiligerschrift tut, das Vor-Ur-Ursprüngliche machen. Er wird aber mit diesen Sprachspielen das Erste natürlich nicht los, von dem, was er denkt. Also bloß, weil ich einen Ursprung Vor-Ursprung nenne und dann sage, und vor diesem Vor-Ursprung gibt es übrigens noch einen Vor-Ur-Ursprung. Also das legt ja sozusagen das Problem immer nur weiter nach hinten, aber dass es als Ursprungsprinzip fungiert, wird damit ja nicht überwunden. Auch ein völlig entsubstantialisiertes und verrätseltes Gründungsprinzip ist und bleibt ein Gründungsprinzip, mag es auch noch so oft das Gegenteil von sich behaupten. Und das zum Beispiel ist auch der Punkt, der auch schon von mir kurz bemühte Christoph Türke ja auch in einer sehr treffenden Kritik dazu veranlasst hat zu sagen, dass es sozusagen sowas wie eine säkularisierte Version der Theorie des verborgenen Gottes ist. Also sozusagen, Gott ist zwar irgendwie das Schöpfungsprinzip, aber sozusagen, das war ja ein Versuch der Theologie nach dem Untergang des mittelalterlichen Kosmos, wo also sozusagen es nicht mehr haltbar war zu sagen, die Welt ist sozusagen vernünftig eingerichtet, weil Gott der Inbegriff der Vernunft ist und Gott die Welt quasi nach sich und seinem Wesen geordnet hat. Deswegen sozusagen ist die Welt vernünftig eingerichtet und auf Gott ausgerichtet und deswegen ist Gott quasi auch in der Logik und so erkennbar. Also das ist ja nach dem Untergang des mittelalterlichen Kosmos und durch Nominalismus und ähnliche Sachen sozusagen in der Art und Weise unmöglich geworden. Und sozusagen eine der Lösungsweisen war eben zu sagen, naja, Gott besteht eben darin, dass er nicht erkennbar ist, nicht ergründbar ist, dass er verborgen ist und dass man sozusagen, kommt ja zum Beispiel auch im zumindest ein Teil des Protestantismus vor, sozusagen, dass man sagen kann, man kann nicht Gott erkennen, man kann Gott schon gar nicht mit Logik erkennen, sondern man muss glauben. Wie heißt es? Credo quia absurdum. Also es ist absurd, aber ich glaube es. Und der Türke, und ich finde, das ist eine ganz gute Charakterisierung, sagt sozusagen, daran erinnert genau auch diese Vorstellung. Also sozusagen, es gibt ein Prinzip, ein Schöpfungsprinzip sozusagen, über das man gar nichts, überhaupt nichts sagen kann, aber man muss dran glauben und sich dementsprechend verhalten. Und es ist auch interessant, was für Begriffe Derrida dann dafür einführt. Also er schreibt, dass der Einzelne einem Heimsuchungseffekt ausgesetzt sei. Also sozusagen, es kommt nicht nur wie ein göttlicher Blitz, sondern man wird heimgesucht wie von einem Gespenst. Und sozusagen, das schreibt er ja auch so. Und ich meine, der erste Teil seiner Marx-Schrift, wo man irgendwie sich auch die Augen reibt, weil man sich denkt, was hat das mit Marx zu tun, wo er irgendwie diesen ersten Satz aus dem kommunistischen Manifest, es geht ein Gespenst um in Europa, irgendwie, wo man das Gefühl hat, will er jetzt behaupten, dass Marx damit auch die Differenz gemeint hätte. Aber ja, sozusagen, es geht auch da um eine Heimsuchung. Ja, man werde da von irgendwas heimgesucht, was einen dezentriere und so. Man ist eben der Einzelne ist diesem Heimsuchungseffekt immer schon ausgesetzt, ob er sich dessen nun bewusst sei oder nicht, ob er quasi die Verantwortung dafür übernehme oder nicht. Der Einzelne werde von der Differenz immer schon in die Verantwortung gerufen und nichts könne diese Heimsuchung unterbinden. Der Einzelne sei ein Effekt der gespenstischen Heimsuchung, wie er es auch nennt. Und die Subjektphilosophie ist nur der ebenso illusorische wie hilflose Versuch, diesem Gespenst zu entkommen. Und gegen diese Subjektphilosophie müsse eben der Weg der Dekonstruktion gewählt werden, dass man sozusagen diesen Überstieg, diesen absoluten Überstieg, den das darstelle, auch für sich selbst anerkennen, dementsprechend handle. Also der Einzelne müsse sich sozusagen von diesem Überstieg, von diesem Differenzgeschehen ansprechen lassen und so dem genüge zu tun, was Derrida, Zitat, die Offenheit des Daseins für sein eigenstes Seinskönnen nennt. Ein eigenstes, das, Zitat, zugleich ein ursprünglicher Sozius sei, eine in der Differenz geteilte Zugehörigkeit. Also sozusagen, da haben wir sozusagen wieder dieses Moment, ne? Also das ein bisschen an das anschließt, wo ich gesagt habe, also wo ich sozusagen versucht habe, so ein bisschen das sein Argument Carl Schmitt gegenüber, also sozusagen um eine Differenz einzuziehen und zu sagen, ich mache die Differenz von Freund und Feind auf, müssen wir ja vorher schon irgendwie einander zugehören, sonst könnte ich diese Differenz ja gar nicht. Und deswegen ist sozusagen eigentlich die Zugehörigkeit das Ursprünglichere. Was dann irgendwie auch wieder komisch ist, weil sozusagen, wenn eigentlich die Differenz das Ursprüngliche sein soll, meine Zugehörigkeit ist ja dann, eigentlich könnte man sagen, ja schon fast wieder ein Einheitsbegriff und könnte dann fragen, okay, was ist denn jetzt nun mal das Erste? Und da würde er wahrscheinlich sagen, ja, die Zugehörigkeit wird halt durch die Differenz produziert, also ist dann doch wieder irgendwie die Differenz das Erste. Also der Einzelne müsse eben dieses Ausgeliefertsein an die Differenz als seine eigenste innerste Möglichkeit erkennen und sich zum, ja, wie soll man sagen, zum Agenten oder zum verantwortungsvollen Ausführungsorgan dieser Ansprache machen. Und damit wird erneutes Mal das Verhältnis von Einzelnem und metaphysischer Idee, von Besonderem und Allgemeinen und so weiter, das doch eigentlich kritisiert werden soll, laut Selbstauskunft der Poststrukturalisten, völlig auf den unkritischen Kopf gestellt. Die Kategorien des Subjekts und seiner Vernunft werden gänzlich abhängig gemacht von einem vorgängigen, irrationalen, unerklärbaren, unvernünftigen Geschehen. Vom ursprünglichen Walten, wie es an einer Stelle heißt, einer Ursynthese, die nicht menschlich sei, sondern den natürlichen Menschen in sich reduziert. Genau, dieses Walten der Ursynthese ist verstanden als, wie Judith Butler das in Paraphrasierung eines Gedanken Friedrich Nietzsches formuliert, als eine Tat, die gewissermaßen jedem Täter vorausgeht. Da sozusagen stellt sich natürlich die Frage, wenn es eine Tat ist, die jedem Täter vorausgeht, wer begeht, soll dann diese Tat begehen eigentlich? Und da sozusagen liegt auch der ganze Grundwiderspruch eigentlich auch dieser ganzen diskursiven Theorie von Butler begründet. Also sozusagen eine der wohl bekanntesten Beispiele, wie sie sich das vorstellt, ist ja, wenn ein Kind geboren wird und die Amme sagt, es ist ein Bub oder es ist ein Mädchen, dann ist das sozusagen der erste diskursive Akt, der beginnt, das Geschlecht herzustellen. Also es ist damit nicht sofort hergestellt, sondern bei ihr muss das ja sozusagen immer wieder wiederholt werden, bis sich das quasi dann ausmaterialisiert, auskristallisiert, sedimentiert. Aber sozusagen, das ist sozusagen die erste Tat, die, ja, und sozusagen das, durch diese Anrufung, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, wird das Kind quasi zum vergeschlechtlichten Subjekt, wo man dann aber natürlich auch sofort nachfragen kann, ja, aber wieso sollte es jedem Täter vorausgehen? Es ist ja eine Amme, die diese erste Tat macht. Ja? Ich meine, das, und sozusagen, das ist bei ihr immer das gleiche Problem. Und sie hat genau dieses Problem, dass sie ja auch immer irgendwie erklären muss. Also sie sagt, der Diskurs schreibt sich in was ein. Na gut, dann muss aber irgendwas da sein, in das er sich einschreibt. Gleichzeitig sagt sie, nein, da ist nichts da, sondern das sozusagen der Körper, in der sich irgendwie eine Benennung einschreiben könnte, der wird ja eigentlich durch die Benennung erst erzeugt. Und sozusagen, sie hat permanent das Problem, dass sie irgendwas annehmen muss, auf das sich die Benennung bezieht oder in das sie sich einschreibt. Sie sagt auch irgendwo eine Bühne, auf der Diskurs aufgeführt wird. Ja? Aber die Bühne soll quasi durch den Diskurs erst selbst entstehen, also wie so ein Check in the Box aus der Kiste springen, wo aber natürlich auch die Kiste vorher schon da ist. Also sozusagen auch da wieder dieser, auf einer anderen Ebene auch wieder dieser grundlegende Widerspruch. Also soll ein Creatio ex nihilo irgendwie sein, ja? Und gleichzeitig sozusagen kann sie selber das aber nicht durchhalten, weil ein Diskurs braucht halt irgendwas, auf das er sich bezieht. Ja? Das ist nicht so, also ansonsten wäre sie wirklich wie so, ich sagen würde, es wäre Glas und plötzlich poppt das Ding hier auf und steht halt wirklich ein Glas von mir, wo vorher nichts war oder so. Und also so mythisch ist sie irgendwie auch nicht, ja? Dann, aber sozusagen dadurch verhakt sie sich halt ständig in Widersprüche und muss das, was sie quasi als Resultat annehmen will, der Tat auch immer schon voraussetzen. Und sozusagen, das ist natürlich hier genau das gleiche Problem, dass man natürlich sofort fragen kann, ja, was ist eine Tat, die jedem Täter vorausgeht, das muss sie ja irgendwer begangen haben. Bei ihr ist, ich habe es ja schon angesprochen, der Einzelne nennt sie eine Materialisierung oder eine Sedimentierung des Diskurses, beziehungsweise, wie sie auch unter Bezug auf Foucault immer wieder schreibt, ein bloßer Effekt der Macht. Dieser Diskurs oder diese Macht schrieb es sich überwältigend in den Einzelnen, in die Einzelne ein. Und die hat sozusagen auch ein ganz besonderes, sozusagen, die ist auch wahnsinnig überfrachtet, diese Macht bei ihr sozusagen. Ja. Sie, in dem Moment, in dem sie den Einzelnen schöpft, enteignet sie ihn, indem sie ihn konstituiert, dezentriert sie ihn zugleich. Also sozusagen auch da, so, da wird sozusagen der Macht auch ja, eine wahnsinnige Schöpfungskraft zugesprochen und die sozusagen aber immer genau so ausschaut, wie das ist, was sie halt möchte, was dabei herauskommt. Also sozusagen, um ein klassisches Beispiel zu nehmen, die heterosexuelle Matrix, wie kann sich die heterosexuelle, also sozusagen, wenn die Einteilung in zwei Geschlechter nichts, aber auch gar nichts, wie vermittelt und wie auch immer mit den Körpern zu tun haben soll, dann ist die Frage, okay, wie stellt die sich überhaupt her? Ja? Sozusagen, wie bestimmt man, was ein Junge oder was ein Mädchen ist? Und da sagt sie halt, naja, das kann man nur deswegen, oder kann man nur so machen, indem quasi definiert wird, was heteros, also man kann nicht, also sozusagen man kann nicht irgendwie am Gegenstand selbst irgendwie, wie vermittelt oder wie auch immer, sozusagen festmachen, was Heterosexualität, Heteronormativität sein soll, sondern um das zu machen, müsse man quasi sozusagen Homosexualität konstruieren, um von der dann die Heterosexualität abweichen zu können, abweichen definieren zu können. Auch das ist ein Gedanke, der letzten Endes von Foucault herkommt, von Vernunft und Wahnsinn, der ja auch sagt, sozusagen, der Vernunftdiskurs der Moderne ist darüber entstanden, dass die Moderne halt definiert hat, was Wahnsinn ist und sozusagen dass all das, was nicht Wahnsinn ist, ist dann wieder, soll sozusagen, war dann wiederum Vernunft. Natürlich sofort wieder das gleiche Problem. Also selbst wenn ich so rum bestimme, sozusagen muss ich ja irgendeine wie auch immer rudimentäre Ahnung haben, was ich als vernünftig bestimmen will, um sozusagen das davon irgendwie abzusetzen, was ich als Wahnsinn nenne, von dem ich dann wiederum einen Vernunftbegriff beziehe. Also sozusagen auch da wieder so dieses Henne- oder Ei-Problem letzten Endes, das halt in Ursprungsphilosophien generell nicht gelöst werden kann. Aber sozusagen bei ihr ist es dann eben so, dass sie sagt, naja, aber weil die Heteronormativität quasi die Homosexualität braucht, um sich von ihr absetzen zu können, produziert sie zugleich den Widerspruch und Widerstand gegen sich, weil sozusagen die als homosexuell Beschriebenen oder auch die nicht, die können sich das ja aneignen, aber sozusagen die haben dadurch die Möglichkeit, weil sozusagen die Macht immer ihre Opposition, also sozusagen ein Oppositionelles braucht, um sich definieren zu können, damit sozusagen schafft sie gleichzeitig ihren, wenn man so möchte, ihren Totengräber, der das dann wieder unterminieren könnte. Eine weitere Folge, weil das natürlich für die Homosexualität genauso gilt. Also die kann sich auch nur darüber bestimmen, indem sie irgendwas aus sich ausgrenzt und sagt, das sind wir nicht, darf es dabei nicht stehen bleiben. Also sozusagen, das ist ihr Vorwurf des Homonationalismus, der homosexuellen Identitätspolitik, sondern in dem Moment, wo sie das als Identität konstruiert, muss es auch schon wieder dekonstruiert werden, weil es wird sonst zu einem genauso zu einem identitären Projekt und daher kommt natürlich auch dieser Begriff des Queer, der ja genau in dieser permanenten Dekonstruktion besteht. Also die Macht schöpft und dezentriert, sie konstituiert und destruiert, alles in einem. Ja? Und sozusagen, indem sie das eine macht, macht sie automatisch immer schon das andere. Also sozusagen, die allumfassende Sozialität, also dieser Sozius, von dem Derrida spricht, oder der Diskurs, der ja auch immer ein gesellschaftlicher ist, der eben irgendwelche diversen Matrixen und so entspricht, der niste sich im Einzelnen ein. Und er sei insofern, sozusagen geht dem Einzelnen insofern uneinholbar voraus, dass er eben nichts über sie vermöge. Das Kind hat keinen Einfluss darauf, ja, weil, ob die Amme es jetzt als Bub oder als Mädchen definiert zum Beispiel. Und weil eben der Einzelne, der da angerufen oder benannt wird, keinen Einfluss darauf hat, zumindest in dem Moment nicht, deswegen sei das das Inhumane, das sich in den Menschen da einschreibe. Dieses inhumane Zitat bezeichnet die Art und Weise, in der die soziale Welt so auf uns übergreift, dass wir um uns selbst gar nicht mehr wissen können. Das ist aus der Kritik der ethischen Gewalt. Also sozusagen die soziale Welt ist so übermächtig, die greift auf uns zu, die schreibt sich in einen primären Übergriff in uns ein. In Krieg und Affekt schreibt sie dann weiter, greift den Gedanken auf und formuliert ihn ähnlich. Sie schreibt, wir werden von anderen auf alle erdenklichen Arten affiziert. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich wünscht, die Bedingungen zu kontrollieren, unter denen man von anderen Menschen affiziert wird. Aber niemand von uns kann das wirklich. Es ist bloß eine Implikation unserer sozialen Existenz. Wir werden im Bus angerempelt und so weiter. Zitat Ende. Butler vergleicht also die Gesellschaft an dieser Stelle mit einem vollen Bus, in dem man sich im Gedränge schon mal auf die Zehen steigen kann. Das ist ja offensichtlich ein treffendes Beispiel dafür, wie man sich die Affizierung durch den anderen vorzustellen habe. Und das ist die Krux des Ganzen, diese Vorstellung gerinnt ihr zur positiven Beschreibung. Also sie sagt nicht, um in dem Bild zu bleiben, okay, wenn es im Bus in der Früh eng ist, dann lass uns doch irgendwie größere Busse bauen oder den Fahrplan enger machen oder was auch immer. Ja, dass wir sozusagen mehr Platz schaffen oder irgendwie gesellschaftliche Umstände schaffen, denen wir uns nicht auf die Zehen steigen können. Nein, sie sagt sozusagen, das geht nicht, das ist nun mal so. Ja? Und jeder Versuch, dem zu entkommen, macht es nur schlimmer. Also es wird ihr zur positiven Beschreibung, zur affirmativen Bestimmung der, wie sie es nennt, vorontologischen und damit nicht dekonstruierbaren, nicht aufhebbaren, Zitat, Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen. Eine Unfreiheit, der die einzelnen, Zitat, auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet und einander ausgeliefert seien. Wohl so, wie man im morgendlichen Berufsverkehr im Bus dem anderen ausgeliefert ist, der einem auf die Zehen steigt. Wobei, das sei an dieser Stelle noch gesagt, das Busbeispiel noch eins ihrer harmloseren ist. An anderer Stelle meint Butler die Terroristen, die die Flugzeuge an 9-11 in die Twin Towers geflogen haben, die hätten die USA affiziert. Doch anstatt sich von dieser Affizierung ansprechen zu lassen und sich in die Unabwendbarkeit solcher Affizierungen einfühlen, hätten die USA dem illusorischen Konzept der Sicherheit verschrieben und brutal und gewaltvoll mit dem War on Terror geantwortet. Und sozusagen auch darin zeigt sich natürlich die Willkür, ja, weil sozusagen es ist natürlich alles, sozusagen alles andere als zufällig, dass die Terroristen von den 9-11 quasi die Ansprache durch den anderen sind, auf den die USA mit Ethik und mit Gewaltlosigkeit hätten antworten sollen. Weil man könnte ja natürlich auch sagen, naja, weiß ich nicht, irgendeine Handlung der USA irgendwo in der arabischen Welt wäre diese Affizierung und anstatt darauf mit Dialog zu antworten, fliegen die irgendwelche Flugzeuge in die Towers oder so, aber sozusagen darin zeigt sich halt auch die Zielstrebigkeit in der Willkür, dass es natürlich sozusagen immer die antiwestliche Gewalt ist, die Affizierung ist und die Antwort des Westens ist dann irgendwie das, was Butlers Kritik findet und wo sie dann zu Dialog und verantwortungsvollem Handeln aufruft. Aus ihrer Bestimmung des Inhumanen, und damit meint sie sozusagen nicht Unmenschlichen, sondern sie, also jetzt nicht sozusagen unmenschlich in einem ethischen Sinne, also sie, im Gegenteil, sie kritisiert diese ihrer Ansicht nach verkürzte Vorstellung, sondern inhuman eben im Sinne von dem Menschen völlig entzogene und von ihm irgendwie nicht veränderbar und aufhebbare, daraus leitet sie ihre Ethik ab. Dies ist bestimmt durch eine, Zitat, Dekonstruktion des Menschlichen, eine Ethik der Entmenschlichung, die sich eben in diese Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen einfühlt und diese zu ihrem obersten Prinzip macht. Sie schreibt, am Grunde des Ich findet sich gleichsam eine Sozialität, der man nicht entfliehen kann, und nicht entfliehen sollte. Diese Sozialität tritt auf in Form von primären, prägenden Abhängigkeitsbeziehungen, die uns auf nachhaltige und dunkle Weise formen und konstituieren. Und weil sie eben auf so nachhaltige und uneinsichtige Weise geschehen, sei der Einzelne auch charakterisiert durch eine Dunkelheit, die jeder endgültigen Aufklärung widersteht. Zitat Ende. Aufklärung und Selbstreflexion, der Versuch also doch noch Licht in das Dunkel zu bringen, stellt sich für Butler dann als eine zügellose Grausamkeit dar, als ein Unterfangen, durch das das Sich eben versucht, von dieser konstitutiven Sozialität zu befreien. Also sozusagen abschaffen zu wollen, dass einem in der Früh im Bus auf die Füße gestiegen wird. Weil jede begriffliche Bestimmung eine Unterdrückung der vorgängigen Differenz sei, Deswegen, ich habe es ja in dem kurzen Erklärung zu Identität und Homonationalismus angesprochen, deswegen müssen die jede Bestimmung eigentlich schon im Moment ihrer Setzung zugleich auch wieder dekonstruiert werden. Ansonsten würde nämlich da quasi eine neue Identität daraus und die Differenz oder die differente Bestimmung würde in die Identität stillgestellt werden und, wie Deleuze-Guattari es in ihrem Buch Rhizom genannt haben, es würden Mikrofaschismen auskristallisiert. Und das ist sozusagen auch der Kern des Vorwurfs eben dieses Identitäts- oder Normalisierungsdiskurses, von dem ich ja schon gesprochen habe. Also sozusagen das Schwulsein, Lesbischsein und Ähnliches auch zu einer Identität werden können, wenn sie nicht quasi sich dem Queer-Sein oder Queer-Werden überantworten und diese Identität auch sobald sie entsteht, sofort auch wieder auflösen. Und sozusagen aus diesem Anspruch, jede Identität in dem Moment, wo sie irgendwie gebildet wird, sofort auch wieder zerstören zu müssen, weil anders die Differenz nicht zu ihrem Recht komme, sozusagen, dann ist klar, dass das Denken zu einem unendlichen Exzess gegen sich selbst wird, weil sozusagen jede Bestimmung, die man trifft, halt streng genommen sofort wieder dekonstruiert werden müsse, weil man sozusagen sonst eine neue Identität und damit Herrschaft schafft. Und darin offenbarte sich als Hypostasierung einer absoluten und rein selbstbezüglichen Dynamik um ihrer selbst willen und in ihrem, sozusagen in ihrem Auftreten gegen alles körperliche, dinghafte, dingliche, eben als eine Ranküne gegen diese Momente. Zugleich lebt aus diesem Auftreten oder aus diesem Exzess, oder wie man es nennen könnte, der kritische Schein, mit dem der Poststrukturalismus ja sich umgibt, nämlich dass diese Aversion gegen das Objekt als eine Kritik der Verdinglichung auftritt. Also weil in der kritischen Theorie gibt es ja auch dieses Moment, ne? Sozusagen die geronnenen Dinge aufzulösen, den Prozess, der dazu geführt hat, offenzulegen, eben um zu zeigen, dass es historisch Entstandene sind zum Beispiel, dass es historisch Veränderbare dadurch sind, dass sie eben sozusagen keine jetzt in dem Sinn natürlichen sind oder halt irgendwie ewige sind oder so. Ja? Also dann, dieses Moment, oder und das ist aber in der kritischen Theorie halt auch immer nur die halbe Bewegung, während sie im Poststrukturalismus halt die ganze ist, aber gleichzeitig ist das eben auch dieses Moment, wo dann sie ja so gerne behauptet wird, dass die Dekonstruktion die zeitgenössische Version der kritischen Theorie sei, weil sie sich eben auch diesem auflösenden Moment verschrieben hat. Nur ist es eben im Poststrukturalismus kein Moment, sondern wird es letzten Endes, wie soll man sagen, zum Selbstzweck. Und die Auflösung, die Aporie wird hypostasiert, wird zum ersten Prinzip erhoben. Was eben in der kritischen Theorie ja nicht so ist, sondern da ist das Problem ja viel dialektischer gefasst. Oder sozusagen, da gibt es auch immer ja noch das gegenteilige Moment, also nicht nur das sozusagen Auflösen des im Begriff aufgespeicherten, sondern gleichzeitig auch noch immer das Moment, sozusagen, ob der Begriff, den die Sache von sich selbst, also ob die Sache mit dem Begriff, jetzt habe ich mich verzettelt, sozusagen, da gibt es einerseits sozusagen natürlich die Kritik, dass ein Begriff der Sache in einer Art und Weise Gewalt antut oder zumindest Besonderes an ihr wegschneidet, weil natürlich eine begriffliche Bezeichnung eine allgemeine ist, in der sozusagen das Einzelne natürlich nicht unmittelbar aufscheinen kann. Aber sozusagen, und so weit geht es zum Teil zumindest d'accord, nur die irgendwo in der negativen Dialektik schreibt Adorno, dass es sozusagen, es ist nur ein Teil der Bewegung, es gibt eine doppelte Bewegung. Die andere ist, dass sozusagen die Sachen zugleich an den Begriffen gemessen werden, also sprich, ob die Sachen den Begriffen entsprechen. Also wenn zum Beispiel vom Begriff der Menschheit die Rede ist, was schwingt da alles mit? Also eine Menschheit ist nur dann eine, die ihrem eigenen Begriff entspricht, wenn sie eine ungeteilte ist, wenn eben letzten Endes, wenn keine Herrschaft besteht. Und sozusagen darin kann man sagen, die einzelnen existierenden Menschen oder die empirischen Verhältnisse, wenn man so möchte, sind eben diesem Begriff der Menschheit noch gar nicht gerecht, weil es natürlich sowas wie Herrschaft gibt, weil die Menschheit ein Gespaltener ist. Und sozusagen diese zweite Bewegung kann der Poststrukturalismus gar nicht mitmachen, weil dann müsste er ja zugeben, dass es eine innere Beziehung zwischen Begriff und Sache gibt. Und dann würde aber sozusagen seine ganze Theorie, dass das einfach nur eine von außen auferlegte Benennung ist, den Bach runtergehen. Genau, die kritische Theorie will eben das Objekt nicht austreiben, sondern sie versucht kritisch nachzuweisen, dass die Aversion gegen das Objekt und dass die Zerstörung des Objekts selbst Resultat der Verdinglichung ist. Adorno schreibt, wem das Dinghafte als das radikal Böse gilt, wer alles, was ist, zur reinen Aktualität dynamisieren möchte, der tendiert zur Feindschaft gegen das andere Fremde, dessen Name nicht umsonst in Entfremdung anklingt. Jener Nicht-Identität, zu der nicht allein das Bewusstsein, sondern eine versöhnte Menschheit zu befreien wäre. Absolute Dynamik aber wäre jede absolute Tathandlung, die gewalttätig sich in sich befriedigt und das Nicht-Identische als ihre bloße Veranlassung missbraucht. Und es ist sozusagen interessant, wie sehr diese Kritik, die natürlich nicht gegen den Poststrukturalismus gerichtet war, weil es den zu der Zeit so noch nicht gab, aber sozusagen wie Adorno da doch an gerade so an Vorgängerphilosophien, wenn man so möchte, da sozusagen genauso Momente erkannt hat. Ja, sozusagen, was ich vorhin gesagt habe, dass egal, was Derrida macht, wen er sich anschaut, es kommt zum Schluss immer raus, es ist die Differenz, es ist die Differenz. Das wäre sozusagen genau das. Es wird eben das Nicht-Identische als bloße Veranlassung missbraucht, um sozusagen das immer Gleiche rauszulesen. Und sozusagen in dieser Reproduktion des Immergleichen reproduziert sich eigentlich auch genau das Immergleiche der Gesellschaft. Also es kann eigentlich gar nichts Neues mehr rauskommen, weil es steht eigentlich immer schon am Anfang schon fest, was am Schluss rauskommen muss, die Differenz. Es ist der Verlauf der Gesellschaft selbst, der sich über alles Stoffliche und Dingliche hinwegsetzt. Es ist die Gesellschaft selbst, die alles und jeden in ein bloßes Exemplar verwandelt, in eine zeitweilige Vergegenständlichung der selbstbezüglichen Bewegung der Gesellschaft. Die Dynamik des Werts etwa darf nicht zitiert werden, weil der Wert nur in seiner permanenten Metamorphose, in seinem permanenten Gestaltwechsel existieren kann. Jeder Stillstand dieses Verlaufs, oder im Verlauf dieses permanenten Gestaltwechsels, droht die Gesellschaft in die Krise zu bringen. Also wenn sozusagen Waren sich nicht in Geld verwandeln können, wenn Geld sich nicht in Waren verwandeln können, also wenn sozusagen dieser permanente Umschlag stillsteht, dann gerät die Gesellschaft in die Krise. Jochen Bruhn hat das so schön formuliert, dass sozusagen eben diese Umschlagszeit eigentlich gegen Null tendieren soll. Also am besten wäre es, es wird sozusagen in dem Moment, wo sich es in einer Gestalt zeigt, wird sich sofort wieder in die nächste verwandeln. Dann sozusagen wäre die, sozusagen so ist die Vorstellung auch von einer krisenfreien Gesellschaft. Weil sozusagen jede Verzögerung, jede Stillstellung eben zur Krise werden kann. Diese Bewegung also ist es, die in der poststrukturalistischen Theorie verdoppelt wird. Die Einfühlung in die Differenz, die Ethik des Inhumanen, will genauso wenig Qualitäten kennen. Ja, sie will keine Körper kennen, sie will keine Dinge kennen, sie will keine Bestimmungen an sich kennen. Und erweist sich darin als ideologische Reproduktion der gesellschaftlichen Abstraktion von allem Dinglichen. Auch die warenproduzierende Gesellschaft und ihre Aufklärung erklären jeden Begriff von Substanz zum aufzulösenden Mythos. Und jedes Stoffliche zu einem bloßen Durchgangsstadium, wie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung so eindrucksvoll aufgezeigt haben. Die Natur zum Beispiel habe bloß das qualitätslose Material des zu einem beziehungslosen Punkt zusammengeschnurrten Subjekts zu sein, seines Geistes und seiner Arbeit. Darin, diese Beziehung nachzuvollziehen, ja sie zur vorgängigen Bestimmung hypostasieren zu wollen, anstatt in ihr der Dialektik von Herrschaft und Freiheit nachzuspüren, auch darin erweist sich der Poststrukturalismus als unkritische Verdopplung der herrschenden Verhältnisse. Die Körper der Einzelnen etwa werden von Butler als, Zitat, entnaturalisierte Performanzen bestimmt und sollen im Zug der Dekonstruktion auch darauf reduziert werden, genau das zu sein. Diese Vorstellung ist nicht zuletzt Ausdruck der wahnhaften Sehnsucht nach einem krisenfreien Kapitalverhältnis, so wie ich es oben versucht habe, kurz anzudeuten. Nicht als an sich selbst Qualität Besitzende sollen die Einzelnen sein, sondern als bloße, Zitat, Identitätsmarken, die nicht über den Anschein der Substanz stabilisiert und stillgestellt werden, sondern im Fluss, Zitat, fortwährender Verschiebung reibungsfrei in reiner Prozessualität zirkulieren sollen. Also diese Vorstellung, eine Identität, und kaum ist die Identität da, muss sie wieder dekonstruiert werden, in neuer Gestalt auftauchen. Und sozusagen, sobald sie irgendwie stillgestellt wird, herrscht Stillstand, herrscht Herrschaft, herrscht Faschismus. Also dann soll alles permanent reibungsfrei zirkulieren. Die Identitäten, die sozusagen Sobald sie da sind, werden sie dekonstruiert und so weiter. Darin wäre ein solches Denken als eine moderne Ontologie zu kritisieren. Also eine Ontologie, die die unbegriffene gesellschaftliche Objektivität fetischisiert. Es ist die den Einzelnen verselbstständigt gegenübertretende soziale Beziehung, in der die Vermittlung als eigene Wesenheit in Erscheinung tritt. Es ist also, um mit Marx zu sprechen, das als zweite Natur auftretende automatische Subjekt, das vom Poststrukturalismus als diese Differenzbewegung hypostasiert wird. Max Horkheimer hat 1967 in einer kurzen Notiz zu den ontologischen Konzepten seiner Zeit das versucht, folgendermaßen auf den Punkt zu bringen. Wenn der Gott Kants und des 19. Jahrhunderts als Abbild des aufgeklärten Fürsten und Unternehmers war, so ist das Sein der Fundamentalontologie das Abbild der Gesellschaft, in der die Apparatur sich vollends verselbstständigt hat und den Menschen als undurchdringliche und zugleich alles durchdringende, sinnlose und doch allein sinnsetzende, von innen hervorgebrachte und zugleich unfassbare, alles durchdringende Macht entgegentritt. Also es ist, wenn man so möchte, die nicht erkannte Gesellschaftlichkeit, die die fetischisiert und zum unhintergehbaren Prinzip erklärt wird. Und indem man das tut, sozusagen, indem man quasi die unerkannte Gesellschaftlichkeit zum Wesen aller Dinge erklärt, sozusagen, damit ist zwangsläufig eine grundlegend affirmative Haltung zur Gesellschaft gesetzt. Also sozusagen eine Kritik würde ja genau darin bestehen, das zu erkennen, das zu kritisieren und das nicht zum ewigen Prinzip zu erklären. Genau, es ist ähnlich wie bei Heideggers Existenzialen wie der Angst oder Ähnlichem. So sind eben auch die Vorstellungen, dass der Mangel und der Aufschub und die Nichterfüllung quasi die Existenziale der heutigen Gesellschaft seien. Die Diagnose etwa eines gefährdeten Lebens von Butler ist ja nicht als Kritik gemeint, die darauf abzielen soll, diese Gefährdung abzuschaffen, sondern als eine Beschreibung einer unhintergehbaren Struktur, der es etwa gilt, eine lebbare Form zu geben, wie sie schreibt. Also es hat auch irgendwie was unglaublich, gerade bei Butler, finde ich, hat es was unglaublich Sozialdemokratisches, und da ist sie vielleicht auch so ein bisschen ein Gegenpol zum Badiou, ja, wenn der sagt, reißt alle Gesetze nieder, und sozusagen, das ist sozusagen der Furor der Kulturrevolution, ist bei Butler, ja, die sozusagen, es gibt halt irgendwie so Dinge, irgendwie so Unfreiheit, und an der kann man nichts ändern, also müssen wir sie irgendwie möglichst gut, müssen wir ihr eine möglichst gut lebbare Form geben. Also sozusagen, steckt auch ein wahnsinnig reformistisches Moment mit drin. Versöhnung in einem affirmativen Sinn kommt da einfach schlicht nicht vor, und zwar auch das notwendig, weil ein Gedanke der Versöhnung genau jener Bestimmung der Vorstellung von Gesellschaft und Sprache als einem primären Übergriff widersprechen würde. Die Vorstellung von einer grundlegenden und nicht aufhebbaren Unfreiheit im Herzen unserer selbst. Ja, also dann, wenn die quasi per Definition im unaufhebbar sein soll, dann kann es die Vorstellung einer Aufhebung halt einfach nicht geben. Genau, dieser grundlegend affirmative Charakter, von dem ich gesprochen habe, das gilt sozusagen anzunehmen, wenn man so möchte, ja, und sozusagen eine Ethik zu formulieren, die dem gerecht wird. Und das ist es sozusagen, dass die Ohnmachtsgefühle, die Mangelgefühle, die Gefühle von einem Abgrund zu stehen, Realität und Vernunft nicht mehr zusammenzubringen zu können und so, also sozusagen all diese Gefühle, die es ja in der bürgerlichen Gesellschaft ohne jede Frage gibt, so wie es natürlich die Angst auch zu Heideggers Zeiten natürlich gab und es durchaus lohnend gewesen wäre, sozusagen eine Philosophie der Angst zu schreiben, nur er macht halt das Gegenteil, er erklärt sie zum unhintergehbaren Existenzial, das den Mensch zum Menschen macht, wenn man so möchte. Und ähnlich ist es eben im Poststrukturalismus auch, da sollen eben diese Ohnmachtsgefühle, die man aufgrund der Entzogenheit, ja, des sich sinnlos fühlen, des keinen Sinn mehr Erkennens, des sozusagen sich als Identitätsmarke fühlen, dass quasi heute das zu sein hat und morgen das. Sozusagen, die sollen umgearbeitet und zu Eigentlichkeitsvorstellungen geadelt werden. Sie sollen qua Identifikation in einem Moment der Affirmation verwandelt werden. Und diese Vorstellungen sind Widerhall dessen, was Adorno als ontologisches Bedürfnis charakterisiert hat, das von den modernen Science-Lehren befriedigt wird. Und aus genau aus dem Grund ist es auch alles andere als Zufall, dass die meisten der poststrukturalistischen Theoretiker eben auch Heidegger-Adepten sind, also desjenigen Denkers, der als erster so eine gänzlich umfassende Ontologie des Seins entworfen hat und vor allem auch, weil sozusagen er ja doch sehr gewitzig darin war, weil er ja den ganzen, also es gab schon in den 20er Jahren natürlich einen ganzen Haufen an sozusagen konkreten Ontologien und der halt vorgeworfen, naja, da wird aber auch immer nur ein konkretes hypostasiert, also sozusagen er hat da auch schon einen einen Schwachpunkt oder ein Problem erkannt, nur sozusagen er hat es halt dahingehend gelöst, dass er gesagt hat, sozusagen das die Ontologie muss dann irgendwie, die darf überhaupt nicht inhaltlich bestimmt sein, die muss das reine Nicht sein oder das Sein zum Nicht sein, der Abgrund sein und sozusagen auch das sozusagen macht ihn, ja, also er sozusagen war der Erste, der das wirklich konsequent bis zum Ende, wenn man so möchte, durchbuchstabiert hat und zu einem Teil sind halt viele der poststrukturalistischen Theorien einfach eine Reprise auch dessen, auch wenn sie sich dann gegenseitig vorwerfen, dass sie noch irgendwelche Daseinsreste in ihren Seinsbegriffen haben oder so und die dann sozusagen permanent versuchen, sich auszutreiben. Ich komme langsam zum Schluss. Die allumfassende Überflüssigkeit, Ich-Schwäche und Angst wegzuarbeiten, die die Individuen in der nachbürgerlichen Gesellschaft charakterisiert und bestimmt, darin besteht also die Bewegung des Poststrukturalismus. Statt also sozusagen auf das Moment der Herrschaft zu reflektieren, das sich irgendwie in den modernen Begriffen, im modernen Humanismus Ausdruck verschafft, um die Ansprüche, die in diesen Begriffen stecken, gegen die Begriffe selbst möglicherweise zu retten, stattdessen werden diejenigen verhöhnt, die von der Idee eines Menschen nicht lassen wollen. Das Ende des Menschen wird verkündet und die Intronisierung des Inhumanen. Ein letztes Zitat vielleicht nochmal von Judith Butler, um zu diesem Tod des Menschen noch was zu sagen. Der Tod des Menschen, wenn es denn einer ist, ist jedoch nur der Tod einer bestimmten Art von Subjekt, eines Subjekts, das eigentlich nie möglich gewesen ist. Dieser Tod ist der Tod einer Fantasievorstellung, einer unmöglichen Herrschaft und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. Mit anderen Worten, ein notwendiger Schmerz. Also sozusagen, man soll quasi das Menschsein und der Begriff der Menschheit und sozusagen alles, was damit zusammenhängt, quasi ja, sozusagen abgeben und sich eigentlich darüber freuen, weil man hat es eh nie besessen und kann es eh nie besitzen. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich der postmoderne Aufguss der Fundamentalontologie als eine Identifikation mit dem Aggressor, wie Anna Freud das bezeichnet hat, erkennen. Der Einzelne soll eben das gesellschaftlich vermittelte Verhängnis selbstbewusst auf sich nehmen. Sie sollen sich zu dem machen, was sie in der spätkapitalistischen Gesellschaft ohnehin stets schon sind, überflüssige Anhängsel einer übermächtigen gesellschaftlichen Bewegung, über die sie nichts vermögen. Indem sie sich, wie Žižek das an einer Stelle nennt, zum Widerhall der Lehre erklären, also das Subjekt ist ein Widerhall der Lehre, als affirmative Bestimmung, sollen sie sozusagen zu dem überlaufen, was sie bedroht. Und sozusagen darüber, indem sie sich mit dem identifizieren, hoffen sie sich, Sicherheit zu verschaffen. Sicherheit im Sinne der Identität mit dem vorgeordneten Ganzen. Der Zweifel lässt sich aber so offensichtlich nicht vertreiben. Sonst müsste nicht so permanent und unstillbar nach denjenigen gefahndet werden, die dieses bruchlose Aufgehen sozusagen hintertreiben oder denen vorgeworfen wird, es zu hintertreiben. Dieser nicht geglaubte Glaube muss sich gegen alles richten, was ihn an seine eigene Unwahrheit erinnert. Nicht umsonst ist der eine große Feind der Postmoderne eben die Aufklärung und ihr rationales Denken. Diese scheinen die poststrukturalistischen Denker beständig an ihr eigenes Opfer des Geistes zu erinnern, an das Irrationale und Angedrehte, das der Kult um diese vorgängigen Entitäten und diese Existenziale darstellt. Und das ist die andere Seite, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, sind nicht umsonst die meisten Denker der Differenz zugleich in der Wolle gefärbte Israel-Hasser. Man denke nur an Judith Butler, Alain Badiou, Agamben oder Achille Mbembe, um nur einige der prominentesten zu nennen. Diejenigen nämlich, die die absolute Immanenz der Welt zu ihrer unhintergehbaren Verfasstheit erklärt haben, der man sich schicksalsgleich zu fügen habe, die verfolgen in geradezu unbändigen Verfolgungswahn den Zionismus. Den Zionismus als jene politische Bewegung, die sich mit der Opferrolle, in dem Fall der Opferrolle der Juden, eben nicht abfinden will, sondern diese durch die Schaffung eines verteidigungsfähigen Staates beenden oder zumindest eindämmen möchte. Die postmodernen Denker sind in aller Regel die erbittertsten Feinde jener politischen Bewegung, die sich nicht in die gesellschaftlich verhängte Heimsuchung fügen möchte und die darin die Erinnerung an die prinzipielle Veränderbarkeit der Gesellschaft aufrechterhält. Danke. Eigentlich gar nicht an ein Ende kommen kann, weil das gerade die Verfestigung dieser Sache Herrschaft dann ist, also für die, also als Herrschaftsidee. Was ich interessant finde, und das wäre jetzt auch meine Frage, wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen dann dieser heutigen Identitätspolitik, die betrieben wird, mit in Zusammenhang mit dieser Philosophie? Weil das widerspricht dem ja eigentlich. Das ist sogar ziemlich eindeutig, weil Butler spricht sich ganz eindeutig gegen Identitätspolitik aus. Und ich meine, das ist das Interessante und das, was man ja oft oder so als Vermutung hat, dass viele derjenigen, die sich auf diese Theoretiker und Theoretikerinnen beziehen, die offensichtlich gar nicht so wirklich gelesen oder zumindest verstanden haben. Ja. Weil, ich meine, es steckt natürlich schon, es ist jetzt nicht so, dass es gar nichts damit miteinander zu tun hätte, weil sozusagen diese Vorstellung, dass es quasi denjenigen, die die Opfer der Gesellschaft sind, aufgrund irgendwelcher Zuschreibungen und beziehungsweise halt, weil Zuschreibungen eben immer nur über Ausgrenzungen gehen, also in irgendeiner Stelle sagt Butler, jeder Begriff ist ein Selektionsprinzip, weil er sich sozusagen immer nur darüber positiv bestimmen kann, indem er quasi bestimmt war und ausschließt und letzten Endes vernichtet, was nicht dazu gehört, ja. Also sozusagen, das ist darin, also das ist aber natürlich auch, wenn man so möchte, eine auch irgendwie so eine Reprise, nochmal vielleicht könnte man sagen, der Verelendungstheorie auf eine Art, ja. Sozusagen, dass diejenigen, die zu den Opfern der Gesellschaft gehören, sozusagen, die, was ja auch nicht ganz falsch ist, sozusagen natürlich sozusagen am ersten spüren die Härten der Gesellschaft, wenn man so möchte, sozusagen, was natürlich falsch ist, dass sie damit einen privilegierteren Zugang zur Wahrheit hätten. Also das, sagen wir mal, oder falsch, aber zumindest fragwürdig und problematisch ist. Also sozusagen, soweit hat es schon zu tun, natürlich auch damit, also sozusagen auch diese Identitätspolitik, dass halt irgendwie Opfer von Diskriminierung oder so etwas einen unmittelbaren und direkteren Zugang zur Wahrheit haben. Nur, sozusagen sagt Butler halt ganz eindeutig, darauf darf man sich sozusagen nicht stellen. Sondern in dem Moment, wo man das formuliert, muss man es eigentlich auch wieder dekonstruieren, weil sonst wird man selber zu einem Herrschenden. Ne? Und ich meine, das ist der Grund, warum sie vor ein paar Jahren nicht am Berliner, da wollte sie doch nicht am, was war es, den CSD mitgehen oder so, oder irgendwie eine, die ist halt irgendwie zum Alternativen mitgegangen, weil sie halt auch sagt, das, was die dort, also am offiziellen Christopher Street Day oder Regenbogenparade, wäre halt Homonationalismus, während sozusagen sie geht auf den alternativen Queeren. Also wo, ja? Und das ist zum Beispiel genauso ein Ausdruck davon. Und sozusagen auch dieser ganze Queer-Begriff ist natürlich genauso ein Ausdruck davon. Weil sich das eben auch nicht in eine homosexuelle, in eine lesbische, in eine wie auch immer Identität auch ja natürlich nicht verfestigen darf. Was natürlich den Ansichten vieler Leute, die sich auf sie berufen, durchaus widerspricht. Und das hatte ich aber, ja, und das ist ein Gefühl, dass man halt so Diskussion und so mit oft hat, ja, das sozusagen, weiß ich, ja. Also ich kann mich erinnern, das war so ganz früh, als ich begonnen habe, so glaube ich, es war so, als ich, nachdem ich das erste Mal Gender Troubles, wie heißt es auf Deutsch, Unbehagen der Geschlechter, danke, gelesen habe und dann halt auch mit Leuten diskutiert haben, die halt irgendwie Butler-Fans waren, ja, und dann gesagt, nein, die will doch nicht das sozusagen den Körper abschaffen. Ja? Die sagt halt, es gibt irgendwie Sex und Gender. Und du sagst, nein, die kritisiert die feministische Trennung in Sex und Gender. Und gerade bei ihm nochmal in, was ja auch sozusagen auch ein noch gedacht, also explizit gedacht ist als Buch, als Antwort sozusagen auf die Fehlinterpretationen von Unbehagen der Geschlechter, nämlich Bodies That Matter, Körper von Gewicht, wo sie in der Einleitung ja nochmal ganz explizit sagt, es geht nicht um einen Konstruktivismus-Leid, ja, dass man irgendwie sagt, es gibt irgendwie einen Körper und in den schreibt sie was ein. Nein, nein, der Körper wird durch diese Einschreibung, also sozusagen, das steht da explizit drin. Und ich kann mich erinnern, ich habe da öfters mal mit Butler-Fans auch diskutiert und gesagt, ja, aber das stimmt doch nicht. Ja? Also ja, sozusagen das Gefühl, dass, und das hat halt, glaube ich, hat halt auch ein bisschen mehr auch noch damit zu tun, durchaus auch mit dem, was ich vorher über den Jargon so gesagt habe. Also sozusagen, er hat nicht nur dieses Überwältigende, also dass man halt erstmal davor steht und sich denkt, boah, was so sprachgewaltig daherkommt, da muss ja irgendwie was dran sein oder so, sondern gleichzeitig, glaube ich, hat es auch ein unglaublich identitätsstiftendes Moment, ja, dass man irgendwie zumindest behauptet, ja, man verstünde diesen Jargon, man kann da irgendwie mitreden. Dass es auch da offensichtlich allzu oft gar nicht so sehr auf die Argumente ankommt, weil die scheinen die viele der ja, die sich positiv darauf beziehen, ja auch gar nicht zu kennen. Ja. Und ich glaube, gerade mit dem Identitätspolitik-Sache ist das sehr ähnlich. Also ich glaube auch, dass viele Leute, die sich wahrscheinlich positiv auf Butler beziehen, gar nicht wissen, dass Butler eigentlich eine Gegnerin der Identitätspolitik ist. Und das halt auch zwangsläufig sein muss, weil sonst müsste sie ihre Philosophie revidieren, wenn man so möchte. Heißt das schlussfolgerlich eigentlich auch, dass innerhalb dieser postmodernen Geschlechterlehre, die ja sagt, Gender ist etwas, was konstruiert ist, muss ja, also dadurch, dass das Gender, wie zum Beispiel das Transsein oder Genderfluid sein oder sonst was konstruiert ist, muss es ja laut Butler zwingend dekonstruiert werden. Woraus dann eben folgt, dass wir mittlerweile bei 60 Gender-Identitäten angekommen sind, aus denen man sich ein bisschen was herauspicken kann, wie man sich gerade fühlt. Aber das ist ja genau widersprüchlich dem gegenüber, was Butler eigentlich predigt, oder? Also da sagt sie nicht, genau das sollte es nicht geben, da das Sein ja sogar dann noch das bestimmt, das Subjekt. Ne? Also kann man sich ja theoretisch gar nicht wie an einem Blumenstrauß bedienen, oder? Ja, also sozusagen, das ist die andere Seite, die halt, klar, ja, also die halt auch sehr viele, oder wo ich auch in Diskussionen immer wieder mal das Gefühl hatte, sozusagen, dass sehr viele gar nicht so, also weil ihr da immer, also sowohl, und da muss man sagen, das betrifft sowohl Kritiker, also wie soll man sagen, oberflächliche Kritiker, als auch durchaus Fans. Also Kritiker werfen ihr ja auch vor, dass sie sagt, ne, sozusagen, man könne mit dem Geschlecht so spielen und einmal heute bin ich das und morgen bin ich das und das kann ich mir irgendwie selber aussuchen. So. Wo sie auch sagt, nein, das sagt sie so nicht. Ja. Sondern es ist so, sozusagen, der Körper, Bodies That Matter, also den gibt es wirklich. Der hat Gewicht, aber sozusagen er hat Gewicht als ein konstruiertes, als ein Sediment. Und gleichzeitig sozusagen, also deswegen kann ich nicht einfach draus mir alles Mögliche. Also sozusagen einerseits gibt es einen gewissen Drang, weil als Subjekt kann ich mich nur artikulieren in den gesellschaftlich akzeptierten und vorgegebenen Formen, in der sich Subjektivität zeigen kann. Und gleichzeitig kann ich auch nicht einfach irgendwas wählen, sozusagen, sondern ich kann auch nur, und sozusagen, aber da kommt dann wieder dieses andere Moment ins Spiel, also weil eben Heterosexualität, um konstruiert zu werden, der Homosexualität bedarf, um sich absetzen zu können, sozusagen, damit ist die Möglichkeit, sozusagen in eine homosexuelle Rolle zu schlüpfen, um damit die Heterosexualität zu unterminieren, gegeben. Also sozusagen Die Bestimmung selbst erzeugt die Möglichkeit des Widerstands dagegen. Und sozusagen diese Dinge kann man quasi verwenden, um das zu dekonstruieren, um es zu verschieben, aber eben sozusagen auch immer nur zeitlich beschränkt, wenn man so möchte. Also sozusagen, dass man jetzt nicht eine homosexuelle Identität draus macht, weil dann wird sozusagen das, was einst widerständig war, wird damit selbst irgendwie gesellschaftlich bestimmen. Also sozusagen die Schwulen sind in der, also hat natürlich auch mit den ganzen Auseinandersetzungen rund um die AIDS-Krise und diese ganzen Diskussionen in vor allem in New York und so zu tun und wo sie ja ursprünglich auch herkommt, diese ganze ACT-UP-Bewegung und so, also wo ja auch der Vorwurf ist, na gut, die haben sich dann irgendwann mal gerichtet, ja, sozusagen die schwulen Männer und haben dabei die Lesben im Kampf vergessen und als die dann sozusagen mehr oder weniger akzeptierter wurden, sozusagen wurde das dann auf die Transpersonen und so weiter verlagert und deswegen, also das kann eben, die können sozusagen auch zur Herrschaft überlaufen oder sogar eine neue Form von Herrschaft gründen und deswegen sozusagen muss man, wenn man so möchte, ja, und sozusagen wenn quasi Homosexualität bei der Herrschaft angelangt ist und die sich zum Beispiel halt über Ablehnung der Transsexualität äußert, ja, dann sozusagen verlagert sich das Oppositionelle im Moment auf die Transsexualität und sozusagen als queere Bewegung muss man da mitmachen. Ja. Natürlich ist dann die Möglichkeit, jetzt nur mal theoretisch angenommen, sozusagen, wenn da gesellschaftliche Akzeptanz herrscht, dann sozusagen muss man sich irgendwie eine neue widerständische Identität suchen, weil sonst läuft man halt irgendwie zum Feind über. Ja. So. Das endet dann ja momentan schlussendlich in einer Non-Binarität, wie es genannt wird, oder? Also dieses Transsein ist ja dann die Dekonstruierung eines absoluten Geschlechts. Ja. Im Endeffekt. Was meinst du jetzt mit absolutem Geschlecht, also, oder? Es gibt ja die Begrifflichkeit des Cis-Geschlechts, ja, also des Geschlechtes, welches man von Geburt an zugeschrieben wurde. Dann gibt es Transgeschlechter, die eben das eben andere Geschlecht als männlich und weiblich. Mhm. Also männlich ist wird weiblich, weiblich wird männlich. Aber eben auch gar kein Geschlecht. Ja, ja, ja. Nicht männlich, als auch nicht weiblich. Ja, ja. Gut, in dem Sinne halt dann non-binär, weil man ist einmal das oder was ganz anderes. Genau. Ja, klar, ja. Da ist ja dann das Absolute des Männlichen und Weiblichen gar nicht mehr gegeben. Das war's. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, was du mit dem Absoluten des Männlichen und Weiblichen nennst, aber im Prinzip trifft's das. Ja. Weil sozusagen, ja, also letzten Endes darf's, wenn man so möchte, ja, sozusagen. Also eigentlich wäre das Idealziel, dass es keine positive Bestimmung gibt, weil nur dann gibt es keine Identität, keine Herrschaft. Da sie aber sozusagen schon so reflektiert sind, zu sagen, das geht nicht, weil sozusagen sobald Menschen sprechen, halten sie irgendwas begrifflich fest, schaffen sie also, wenn man so möchte, Identitäten, sozusagen sonst so ohne Identitäten wäre menschliches Leben gar nicht möglich, sozusagen deswegen, also weil der Anspruch eigentlich ist, sozusagen keine Identität zu haben und die Möglichkeit sozusagen es aber nicht möglich ist, deswegen ist der Kompromiss, wenn man so möchte, sozusagen Identitäten in dem Moment, wo sie geschaffen werden, auch sofort wieder zu dekonstruieren. Also irgendwer hat auch gesagt, ja, sozusagen, weil Derrida ja auch irgendwann mal an irgendeiner Stelle schreibt, Schweigen sei die höchste Form der Wahrheit. Und dann hat ihn irgendwer halt mal polemisch gefragt, ja, aber warum füllen deine Werke dann mittlerweile ganze Bibliotheken und du hältst dich nicht mal an deine eigenen. Ja, also, und das sagen sie halt auch, das geht halt irgendwie nicht. Ja, aber sozusagen, weil die Ziele oder die Resultate, zu denen sprechen, kommt, eigentlich immer herrschaftlicher sein sollen, deswegen müssen sie eigentlich auch sofort wieder destruiert werden, ja. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, war diese Idee, die dann am Ende deines Vortrags kam, oder die Kritik, da habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Philosophie? Oder halt so diese Vorstellung, dass halt praktisch alles nur wie so ein Durchgangsmoment ist, wo alles so durchfließt. Ne? Und ich finde es interessant zu sagen, okay, wenn man sich sozusagen halt den Prozess der Wertverwertung anguckt oder diese ständige Transformation von Geld in Waren, Waren in Geld und so weiter, dass das Besondere oder das, ja, was das Besondere eigentlich immer nur praktisch wie so ein Durchgang halt funktioniert und praktisch für sozusagen das große Ganze immer so vernutzt wird. Finde ich total interessant, weil das war nämlich echt was ich mich immer gefragt habe, woher, also wo, warum existiert diese Philosophie? Ja. Welcher Idee folgt hier? Also es muss ja irgendwas geben, woran das entwickelt worden ist. Ne? Also irgendeine Idee. Und das fand ich interessant. Genau, jetzt weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, das war keine Anmerkung jetzt gerade. Ich habe jetzt keine direkte Frage dazu. Ja. Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage. Der letzte Teil des Vortrags ging so viel nochmal einfach mit Butlers Liebäugelei, also mit einer marginalisierten Position in der grundsätzlich binär aufgeteilten Welt. Jetzt habe ich heute nochmal ein Essay gelesen, das irgendwie Familienname Welt Jespicois als eine Weiterentwicklung von Butler, die es auch irgendwie tatsächlich verstanden hat, den, also auch wenn es relativ marginalisiert ist, aber kurz ist, vor allem der zweite Intifada gab es auch nochmal den Beispiel auch von den ersten Frauen, die den Suicide Attack umgegangen haben, und wo sich Pua ganz explizit auch drauf bezogen hat und das halt auch wieder als queeren Freiheitskampf gegen den vermeintlichen Norm irgendwie kennt. Meine Frage wäre, ich habe Butler leider gar nicht im Original gelesen, aber ich wage mich aktuell über sekundäre Literatur noch ein bisschen dran, ob Butler das auch kennt oder ob es auch in der jüngeren Vergangenheit von ihr nochmal Statements dazu geben würde, inwieweit sie, keine Ahnung, also schwul wahrscheinlich nicht, aber weibliche Suicide-Bomber, Liebäugel-Lobpreis, wie auch immer. Wüsste ich so jetzt nicht, hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, denke ich mir, dass sie von sich her behauptet, dass ihre Theorie quasi eine Theorie des gewaltlosen Widerstands sei. Trotzdem bezieht sich positiv auf 9/11. Ja, aber sozusagen, ja, ich meine, aber auch da sozusagen macht sich ja mit dem Trick, sie sagt ja nicht, das ist irgendwie gut, was die machen, ja, sondern es ist halt irgendwie unvermeidbar und deswegen müssen wir eine Art und Weise finden, damit zu leben und die darf nicht sein, dass wir versuchen, das abzustellen, weil das geht irgendwie nicht. Ja, also sozusagen, ja, und ich meine, ist klar, es wird dann irgendwie absurd, ja, die Unmenschlichen sind nicht die Attentäter von 9/11, sondern die sie zu Terroristen erklärt haben, weil wenn man jemanden zum Terroristen erklärt, sozusagen sagt man, schließt man ihn quasi aus der Menschheit aus, weil man irgendwie sagt, er führt einen terroristischen Krieg und das ist sozusagen ein unmenschlicher Krieg und kein Krieg zur Erreichung irgendwelcher Ziele und so. Also sozusagen, sie versucht das ja schon irgendwie immer so zu drehen. Klar, ich meine, sie bezieht sich schon, und ich meine, bei ihren Ausführungen zu Israel ist es ja ähnlich. Ja? Ich meine, da ist ja auch klar, also so sinngemäß jetzt, dass natürlich nie die palästinensischen Terroristen an ihrem Terror schuld sind, sondern das ist immer nur eine, wenn dann irgendwie eine Antwort auf die, sozusagen auf die Vernichtung durch die Israelis, mit der sie konfrontiert sind und gegen der sie sich wehren. Oder also wo es mir bei der Butler eindeutiger im Bewusstsein ist, aber das ist sozusagen, wenn es bei ihrer, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Selbstmordattentäterinnen zu tun, aber wo es eigentlich fast noch absurder wird auf eine Art und Weise, wenn sie eigentlich Frauen, die Burka tragen, zu feministischen Ikonen erklärt geradezu. Weil sie nämlich sagt sozusagen, die entziehen sich dem westlichen Blick, der darin besteht, quasi ein Subjekt, sozusagen das festzustellen und festzustellen, wie ein Subjekt zu sein hat. Und die entziehen sich dem, indem sie sich sozusagen zu diesen qualitätslosen Wesen hinter diesem Stoff machen. Und deswegen zum Beispiel gab es auch diese Bilder nach dem Afghanistan-Krieg der USA, wo halt dann irgendwie im Time Magazine irgendwie Frauen aufgetaucht sind, die sich ihre Burka runtergenommen haben. Sozusagen das ist der Beweis, war für den Westen der Beweis, dass er und seine Subjektvorstellung den Krieg gewonnen hat und so. Ja, wo man, ja. Und dann wird es irgendwie ganz komisch, also da wird es, also was ist komisch, aber sozusagen dann wird es ganz schwülstig, ja. Dann wird es zu irgendwelchen Horden von Widerstand, aber gleichzeitig auch von Selbstfindung, ja, und also sozusagen, wo so eine Zelebrierung irgendwie der Burka ist, zum Beispiel, ja, wo man auch sagt, also ich meine, ja, aus einem feministischen Standpunkt wird es ja dann wirklich, also ja, traut man sich gar nicht sagen, weil sie ist ja nicht die Einzige, die das so behauptet, aber es ist ja eigentlich komplett absurd. Ja? Aber sie sagt sozusagen, das ist halt Widerstand gegen die westlichen Vorstellungen davon, wie ein weibliches Subjekt hat. Und deswegen quasi war es die Aufgabe der GIs in Afghanistan einzumarschieren und den Frauen dort die Burka runterzureißen, um quasi den solche Sachen kenne ich. Jetzt so positive Beziehungen auf die Selbstmordattentäterin würde ich jetzt so nicht kennen, aber ich kenne zum Beispiel auch keine Kritik von ihr an der BUA. Natürlich kennen sich die zwei. Und sind ja sozusagen beide die eigentlich die Ikonen irgendwie von BDS in den USA und so, also von dieser Israel-Boykott-Bewegung, und sind da natürlich gemeinsam organisiert und treten ja auch gemeinsam auf und so. Direkte Nachfrage dazu, was du gerade als letztes erzählt hast mit den Burkas. Aber ist das dann, also ist dann für Sie Dekonstruktion was sich nur auf westliche Sachen bezieht? Weil eigentlich müsste doch in so einem Kontext Dekonstruktion genau das sein, oder? Dass man aufhört, dem weiblichen Geschlecht das zuzuschreiben. Ja, das ist zum Beispiel, von der Logik her ja, und ich habe ich auch ein paar Mal schon in Diskussionen gehabt, wo das dann sozusagen als Argument kam, nein, aber da müssen doch islamische Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit ja auch dekonstruiert werden und so. Was auf dieser formalen Ebene natürlich auf eine Art stimmt, aber ich denke mir, es sagt halt schon relativ viel aus, wie auch dieses Beispiel, was ich mit 9-11 genannt habe, dass sozusagen 9-11 ist natürlich die Affizierung und nicht der Terrorakt. Und der Terrorakt ist die Antwort der USA. Die Burka ist der Widerstand gegen das Subjekt. Ja? Und der Terror ist irgendwie, sind irgendwelche Terroristen, sage ich jetzt schon, Fotografen des Time Magazines, die dann Frauen ohne Burka. Ja? Also sozusagen es ist, also auf einer formalen Ebene stimmt es natürlich. Ja? Man könnte schon sagen, natürlich könnte man auch, wenn man so möchte, quasi irgendwie islamische oder islamistische Männlichkeitsvorstellungen und Weiblichkeitsvorstellungen dekonstruieren. Ja? Aber sie, sozusagen in diesem Moment finden sie halt dann doch immer zielstrebig, dass halt letzten Endes doch immer der Westen der Böse ist und die anderen sich nur dagegen wehren. Und darin zeigt sich halt schon, dass es auf eine Art ist es halt sozusagen eine auf die Höhe der Zeit gehobene antiimperialistische Theorie letzten Endes auch. Ja. Und ich meine, es ist zum Beispiel auch, ja, also wenn man sich am Scheideweg, also das ist ihr Buch zu Israel anschaut, ja, da wird, oder auch in anderen Texten, da wird die Nation natürlich als Herrschafts- oder der Staat als Herrschaftsinstrument in Grund und Boden kritisiert. Die einzigen, die sozusagen irgendwie, für diese emanzipatorisch ist, um den Staat und die Nation zu kämpfen, sind die Palästinenser. Und das ist natürlich auch kein Zufall, ja, weil man müsste sagen, okay, ja, ich meine, weiß ich nicht, ja, weil aus einem anarchistischen oder sonst wie Standpunkt müsste man sagen, okay, wenn ich gegen Nation bin, dann halt irgendwie gegen alle, ja, und nicht irgendwie dann eine gut finden, weil die halt irgendwie sich gegen den Zionismus verteidigt und damit irgendwie das dann halt zugestanden wird, was bei allen anderen kritisiert wird, weil Nation halt auch nur über Ausschluss und sonstiges funktioniert. Ja. Also es zeigt halt dann auch immer, was dann halt irgendwie nicht dekonstruiert wird. Und darin zeigt sich es halt irgendwie. Ja. Aber auf einer formalen Ebene stimmt es natürlich. Ja. Könnte man natürlich das genauso dagegen wenden und sagen, naja, Islamisten konstruieren Männlichkeit, indem sie Frauen verstecken und unter Verschleierungen oder so. Aber sind die dann, also ist das nicht so, dass sie so argumentieren würde, dass sie sagen würde, da gerade weil halt praktisch, sagen wir mal, der orientalistische Blick existiert, sind die dann die anderen, die jetzt praktisch das zu stürzen hätten, sozusagen. Also dass die praktisch, dass das die, genau wie bei, wenn man halt irgendwie, man hat die Heterosexualität, dann ist die Homosexualität sozusagen das, wo der Widerstand liegt. Also das eine ist das Verfestigte, das andere soll das wieder halt zum Schwimmen bringen, dann verfestigt sich das wieder und so weiter. Und dass man halt im Grunde genommen dann sagt, okay, also ich weiß jetzt nicht, ob sie so argumentiert, aber das käme mir jetzt so in den Sinn, zu sagen, ja, gerade die Burka ist der Widerstand gegen das, weiß nicht, westliche Ideal von sexualisierter Frau, und das müsste jetzt, und dann müsste man es, aber dann erst. Also erst ja, okay, das, ja, so klar, eine, ja, das, ja, sicher, ja. Das kann natürlich dann schon sein, ja, sozusagen, wenn dann die afghanischen Frauen quasi selber anfangen zu dekonstruieren oder so. Also es war zum Beispiel jetzt auch, ich habe es leider nicht gelesen, mir hat es neulich wer erzählt, also jetzt scheinen sie eh wieder sehr ruhig geworden zu sein, aber gerade am Anfang, weil sie da halt jetzt offensichtlich auch nicht drum rumkommen und weil es halt dann gar zu offensichtlich wurde, haben eben sie und ich glaube die Pua und noch ein paar halt auch eine Solidaritätserklärung mit den iranischen Frauen gemacht. Ja. Also weil das natürlich, das wäre ein bisschen gar hart zu sagen, die sollen doch bitte irgendwie nicht ihre Kopftücher verbrennen, weil sie tun doch da dem Westen irgendwie damit einen Gefallen oder so. Ja. Aber natürlich kann man sich dann vorstellen, kommt dann bald die Warnung. Ja. Sie sollen sich doch bloß nicht dem Westen ausliefern und so. Ja. Ja. andere Frage zu dem ontologischen Politikbegriff. Diese Abhandlung von Adorno dazu, sind die alle in der negativen Dialektik bzw. dem Jargon der Eigentlichkeit oder gibt es da noch mehr? Weil ich habe jetzt gerade so das Bedürfnis, das irgendwas für mich nachzuschlagen. Also was in dem Zusammenhang sehr, sehr gut ist, ist die Vorlesung über Ontologie natürlich, wo er sich halt auch nochmal mit Heidegger auseinandersetzt, aber halt erstens nochmal irgendwie auf einer, wie soll man sagen, also in der negativen Dialektik ist das halt dann schon sehr die elaborierte und ausgearbeitete Version und da kam eben sozusagen teilweise auch beim Entwickeln dieser Begrifflichkeiten zuschauen und da geht er auch auf manche Sachen wirklich auch nochmal viel eingehender ein. Ja, und dann kommt es immer wieder so en passant vor. Es gibt, wie heißt denn das eine? Es gibt noch so einen, ich glaube, wozu Philosophie? Wo er sozusagen gegen den Nominalismus oder halt den Positivismus auf der einen und die Ontologie auf der anderen sozusagen, was halt auch nochmal eine Schärfung quasi sozusagen des Begriffs seiner eigenen Philosophie als kritischer Theorie ist, die sozusagen. Ja, wo er sich halt an den zwei zu seiner Zeit dominierenden Richtungen, eben dem Positivismus und der Ontologie abarbeitet. Ja, das wäre das, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt. Danke. Ja, gerne. Ich habe noch irgendwie so eine Frage, also wenn man jetzt diese Differenz hier, ist ja irgendwie so eine Form metaphysische Metaphysik, so wie ich das verstehe, wie Derrida das interpretiert. Und mir ist nicht ganz klar, wie man, oder vielleicht sogar wie er, daraus irgendeine politische Position ableitet, weil, also Butler nimmt ja jetzt irgendwie dann schon doch ein Fundament, nämlich irgendwie das Westliche als feste Identitätsmoment, wo sie die Orient quasi als Antithese konstruiert. Aber, also mit diesem derridaischen Begriff von Differenz könnte man das ja gar nicht machen, weil ja auch das Identitäten sind. Also wie soll man da, oder wie bezieht er denn zum Beispiel dann eine politische Position? Weil er würde ja sagen, das ist ja auch alles einfließender Moment ist, den man ja eigentlich nur kurz beschreiben kann, wie es dann Philly ja vielleicht ich Marx und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er wohl der unpolitischste ist, zumindest jetzt sozusagen im unmittelbaren politischen Aktivismus. Das ist auch der Grund, warum ich meine, natürlich mit der für Badiou typisch antisemitischen Schlagseite ihm halt vorwirft, ja, sozusagen Talmud. Er ist der Rabbi, der irgendwie sitzt und irgendwie die Schriften die nächsten 1000 Jahre quasi hin und her wälzt, aber irgendwie, damit wird man keine Revolution machen. Also ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, weil sozusagen er das, wenn man so will, am weitesten treibt und dann bleibt ja oft wirklich einfach kein Punkt, in dem er ansetzen kann. Ich meine, interessant ist, dass er sich und da hat er sich auch mit dem Habermas, die ja auch lang gestritten haben, dann versöhnt, sozusagen gemeinsam, wann war es, 2003, als sie dieses Manifest gegen den Irakkrieg vom Bush geschrieben haben. Da haben ja dann Habermas und Derrida zusammengefunden und haben dann irgendwie halt auch irgendwie Europa zum Kap der kommenden Demokratie erklärt, weil die halt irgendwie auf Diskussion und nicht auf Krieg setzen im Gegensatz zu den USA und so. Das ist mit einer seiner politischsten Aussagen. Also, ja, nein, weiß ich gar nicht, ob es so stimmt. Aber doch zumindest eines der politischsten Manifeste, die er verfasst hat. Und da hat sich es auch dann wieder sozusagen wenig verwunderlich oder ja, irgendwie auch wieder typisch sozusagen, wogegen es sich gewehrt hat. Nämlich, sozusagen, da haben sie beide ja quasi, der eine war dann, wenn man so will, der Philosoph vom weniger vom Schröder, aber es gab ja sogar mal das Gerücht, dass der Habermas irgendwie Redenschreiber vom Joschka Fischer sei. Aber sozusagen, sie schlagen halt zumindest komplett auf Linie mit der jeweiligen Politik, weil Deutschland und Frankreich ja auch zu den massivsten Gegnern des Irakkriegs gehört haben. Und ja, also das war eins der wenigen Dinge, wo sie wirklich so eindeutig. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, weil sozusagen bei ihm es halt am allerwenigsten irgendwie auch nur irgendwie so einen Standpunkt gibt, weil das halt sozusagen, du hast das Gefühl, sozusagen, es zerfließt einfach alles. Ja, und da, ja, ich glaube, das hängt sicher damit zusammen. Und gerade bei Leuten wie dem Žižek oder dem Badiou oder so hat er sich damit noch nicht sehr beliebt gemacht. Ich habe noch eine Frage zu Foucault. Was ich interessant fand eben, oder wo ich drüber nachgedacht habe, war, ist das, was Foucault macht, nennt, sowas sowas wie Differenz? Also ist das das Gleiche? Oder, weil das ist halt so ein bisschen, also wie ich das halt verstanden habe, hat Foucault ja einen sehr radikalen Nominalismus. Also die Idee im Grunde genommen, Macht ist einfach nur, also ich habe einen Namen für etwas, aber ich meine damit eigentlich alle Machttechniken, alle Machtstrategien, die sich zu einer Macht vereinen, aber in Wirklichkeit meine ich da nicht, also habe ich praktisch, also entspricht diesem Begriff tatsächlich nur das, was da empirisch feststellbar ist und nicht, also es gibt nichts dahinter, die ist in dem Sinne so, ne? Ist das gleich mit der Differenz oder? Das ist eine lange und wahrscheinlich auch gar nicht so einfache Diskussion. Insofern, einer der ersten großen Auftritte von Derrida war irgendwie, die waren ja alle am Collège de France, war irgendwie das, was dann später sein Cogito-Aufsatz wurde, also das war die Auseinandersetzung mit Descartes, die in Wirklichkeit auch eine Auseinandersetzung mit Foucault war, also der hat in Paris halt da irgendwie diesen Vortrag, diese Vorlesung gehalten. Foucault war auch selber anwesend. Der hat im Prinzip den Foucault da extrem stark angegriffen. Der danach angeblich auch, ohne ein Wort zu sagen, den Raum verlassen hätte und sich nie wieder dazu geäußert hätte. Was einige sozusagen der Geschichtsschreiber eigentlich sozusagen als die Geburtsstunde des Poststrukturalismus diese Vorlesung ansetzen, weil nämlich sozusagen eine der Kritikpunkte war am Derrida, vom Derrida am Foucault, dass der Foucault selber noch eine Metaphysik der Präsenz betreibe, weil er zum Beispiel den Dualismus von Macht und Körper kenne. Ja, also sozusagen also quasi nicht von einem Prinzip, aus dem irgendwie alles, in dem alles irgendwie enthalten ist, alles irgendwie hervorgeht, sondern dass er sozusagen eigentlich noch ein dualistisches Denken, dass er eigentlich noch Strukturalist sei, auch wenn er sozusagen den Strukturalismus schon öffne, weil das ist also auch die Kritik am Saussure so gewesen, dem der Derrida natürlich auch wahnsinnig viel sozusagen mit dieser Unterscheidung von Signifikant und Signifikat und die Bedeutung und Sinn sozusagen bezieht sich ja nicht in der Beziehung von Begriff und Sache, sondern aus der Signifikantenkette und so. Also da nimmt er schon wahnsinnig viel, aber die Kritik ist auch sozusagen, dass beim Foucault, beim Saussure halt quasi letzten Endes doch noch irgendwie sowas wie Vernunft und Sinn rauskäme. Und so ein bisschen ähnlich war auch die Kritik am Foucault da. Und das Interessante ist, das greift dann die Judith Butler in Umbrang der Geschlechter, glaube ich, auch nochmal auf, wo sie quasi auch nochmal dem Foucault einerseits und dem Lacan auf der anderen Seite mit seiner, der ja sozusagen mit dem Begriff des Realen quasi halt auch noch vorwirft, dass die quasi etwas kennen würden, was außerhalb des Diskurses ist. Also beim Foucault eben die Körper, beim Lacan das, was er das Reale bezeichnet. Und sie halt auch sagt, naja, das Reale ist aber sozusagen auch ein diskursives Produkt. Und das versucht nachzuweisen, also wahrscheinlich sowohl Butler als auch Derrida würden sagen, Foucaults Machtbegriff ist vielleicht ein Vorläufer und auch ein wichtiger Vorläufer, aber es ist nicht dasselbe, weil er halt sozusagen noch zu strukturalistisch, noch zu metaphysisch selber denken würde. Aber er ist natürlich total wichtig, weil gleichzeitig bezieht sich, also gerade im, also wie gesagt, wenn man zum Beispiel Kritik der ethischen Gewalt von der Judith Butler liest, was ja quasi die Verschriftlichung ihrer Adorno-Vorlesung ist, fragt man sich die ganze Zeit, warum heißt das nicht die Verschriftlichung der Foucault-Vorlesung? Da geht es, glaube ich, am Anfang auf 3 und irgendwie mal am Ende auf 3 Seiten um einen Adorno und das ist in einer völlig absurden Art und Weise und ansonsten ist das sozusagen eine einzige Foucault-Apotheose. Also der ist natürlich extrem wichtig, aber gleichzeitig sozusagen setzen sie sich schon ab davon und wie gesagt, ja, das ist sozusagen, also das, diese Foucault-Kritik da in dem Cogito-Aufsatz, also in dem Descartes-Aufsatz, sozusagen wird oft so als die Geburtsstunde, wenn man so möchte, des Poststrukturalismus angesetzt. Und zwar habe ich jetzt einen Vortrag gehört von einer Zuschauerin, die quasi sich auf das Buch von Lukács bezogen hat, The Destruction of Reason, und sie da was interpretiert hat, dass sie meinte, dass so ein bisschen die faschistischen Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich also mit durch eine irrationale Philosophie begründet worden sind, irgendwie durch Heidegger und Nietzsche. Und die Frage, die dann so ein bisschen diskutiert wurde danach, inwieweit zum Beispiel poststrukturalistische Theorien irgendwie 80er, 90er Jahre quasi in Europa oder auch irgendwie den Tropismus mit eingeleitet hätten. Das ist natürlich eine ziemlich schwierig zu fassende These. Aber mit dem, Entschuldigung, was mit eingeleitet quasi hätten? Quasi jetzt den Rechtsruck in Europa. Ach so. Und quasi auch vielleicht den Tropismus in Amerika. Okay. Inwieweit da ein Zusammenhang besteht. Also, das ist eine recht schwierig zu fassende These, aber ich würde interessieren, was du darüber denkst. Es ist eine gute und wirklich schwer zu beantwortende Frage. Also wenn, würde ich sagen, eher indirekt. Weil sozusagen, was vielleicht der Unterschied zu den irrationalistischen Theorien, also in den 20er und 30er Jahren waren, die ja sozusagen, wie soll man sagen, eindeutig auf der Rechten, zumindest die schlagkräftig gewordenen. Ja? Ich meine, sowohl Heidegger als auch Schmidt waren irgendwie im Umfeld der konservativen Revolution und dann ja nicht unbedingt im Umfeld, sondern im Kern des Nationalsozialismus, wenn sie auch beide jetzt nicht die zentralen Figuren geworden sind, die sie selbst gern geworden wären, vorhanden waren. Und das trifft natürlich für viele andere auch, ja, die man sozusagen in diesem Zusammenhang nennen kann, also für einen Ernst Jünger oder einen... Also sozusagen da würde ich sagen, ist das irgendwie eindeutiger, während ja die meisten der poststrukturalistischen Denker und Denkerinnen sich ja doch eindeutig auf der Seite der Linken irgendwie positionieren, die ja sozusagen eher gegen auch diese Bewegung sind. Was natürlich ein Punkt ist, sozusagen diese Frage eben auch von Ideologie und diesem Freund-Feind-Verhältnis und Ideologie ist sozusagen das, was sich irgendwie durchsetzt und es gibt keine objektive Wahrheit in dem Sinne und alle, also Gesellschaft ist ein permanenter Kampf und irgendwie diejenigen, die halt gewinnen sozusagen, sind die, die dann irgendwie die Wahrheit setzen und solche Sachen. Also das sind natürlich alles Dinge, die da, also jetzt auch diesen rechten, populistischen, neofaschistischen, wie auch immer man sie nennen mag, Bewegungen natürlich auch eigen sind. Ja? Ich meine, das ist auch Mussolinis Ideologiebegriff gewesen. Ja? Sozusagen wahr ist das, was sich durchsetzt und so. Also sozusagen, wenn dann hätten sie, wenn man so will, indirekt dazu beigetragen, indem sie halt sozusagen sowas wie einen... Naja, doch sowas mit allen Problemen, die damit einhergehen, ja, an so einem objektiven Wahrheitsbegriff oder sowas. Ja, und irgendwie Gesellschaft nicht als permanentes Kampffeld zu sehen, zum Beispiel, ja, sondern irgendwie zu sagen, sozusagen der Telos sollte schon die Versöhnung sein und nicht die Verewigung der Widersprüche und so. Und also sozusagen vielleicht, ja, sozusagen, dass sie sozusagen mit dazu beigetragen haben, irgendwie diese Vorstellungen durchzusetzen, dass sie so vermittelt darüber vielleicht auch dazu beigetragen haben. Oder zumindest, wenn man so will, die Gegenkräfte zu schwächen. Oder, ja, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wenn, dann würde ich es eher so sagen. Ja. Ich meine, wobei es gibt dann schon, ich meine, es gibt ja auch so Querfront. Sachen, oder ich meine, weil ich jetzt vor ein paar Tagen über ihn geredet habe, wer da in dem Interesse, in der Zusammenhang auch interessant ist, ist dieser russische neofaschistische, oder was heißt neofaschistische, faschistische Philosoph Alexander Dugin, ja, der Wahnsinn, ja, der halt irgendwie sagt, gut, die Konsequenzen, die die daraus ziehen, sind irgendwie die falschen und so, aber sozusagen so, wie sie den Westen und wie sie die Moderne kritisieren und deren Gewalttätigkeit offenlegen und so, er ist ein wahnsinniger Bewunderer dieser ganzen poststrukturalistischen Theoretiker. Ja, er sagt sozusagen, sie gehen irgendwie zum Schluss den letzten Schritt nicht mit oder machen irgendwie, ziehen dann irgendwie eine falsche Konsequenz und so. Also da gibt es natürlich, ja, auch irgendwie auch unmittelbar, also jetzt sozusagen Querfront in dem Sinne, dass die wirklich zusammenarbeiten würden, wüsste ich jetzt eigentlich nichts, aber ideologische Überschneidungen gibt es definitiv. Ja. Und auch gerade was den Antisemitismus und die Modernisierung des Antisemitismus betrifft, also ich meine, Badiou redet teilweise daher, du kannst ja wirklich von einem Neonazi kaum noch unterscheiden, wenn er irgendwie antisemitisch loslegt. Und das, ja gut, da insofern vielleicht schon, ne, dass sie sozusagen gewisse Dinge einfach wieder sackbar gemacht haben auf eine Art und Weise. Aber von ihrem Selbstverständnis halt nicht, weil sie sich halt trotz allem irgendwie als Linke fühlen und als herrschaftskritisch. Ich habe nochmal eine Nachfrage, auch als Experte, das davon gefragt worden ist, auf wen bezieht sich Axel Rubin denn ganz konkret? Auf die Donna Haraway zum Beispiel mit den Cyborgs. Er hat wahnsinnige Angst vor diesen Cyborgs, aber er sagt gleichzeitig, die erkennt was da in der Moderne vor sich geht. Auf den Foucault, ich glaube auf den Derrida sogar auch. Also der hat die zumindest irgendwie gelesen, ne? Und ist denen nicht mal per se negativ gestimmt. Ja? Und sozusagen und vor allem natürlich sozusagen auch es gibt keine Wahrheit, es gibt verschiedene Wahrheiten. Das, was sozusagen als Universalismus heutzutage auftritt, ist eigentlich sozusagen der westliche Partikularismus, der sich aber als absolut setzt und der sozusagen mit Gewalt und letzten Endes Waffengewalt dann eben durchsetzt und so. Also sozusagen dieses multikulturalistische oder natürlich bei ihm eher ethnopluralistische Moment findet er natürlich auch gut. Und das ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? Sozusagen Alain de Benoist oder so hat ja ähnliche Sachen auch schon formuliert. Und es waren ja auch einige zum Beispiel, einige auch von den französischen Linken, die dann zu den Negationisten übergelaufen sind oder so, ne? In Frankreich, und die dann irgendwelche Holocaust-Leugner verteidigt haben. Also ja, also da, Querverbindungen gibt es da schon. Es wäre auch nochmal interessant, sich das irgendwie näher nochmal anzuschauen oder so.